Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin Quietschi Mark. Der Fabian. Ich bin der Boss. Ihr seid unterm Boden wie Teppiche. Nee, was? Scheiße! Jetzt wollte ich Kollege zitieren. Hast du aufgeschrieben? Ihr seid Untermenschen wie Boden. Er rappt gerade vom Bildschirm ab. Ganz schlimm. Also PVC wäre auch so ein cooler Rappername, oder? Ich bin PVC, pass nur auf. Ja. Sehr gut. Der Boss ist auch noch da und wie ihr an der Konstellation bestimmt gemerkt habt, ist ja klar logisch, worüber wir heute reden. BVB. Nein. Ist nur, weil ich das gerade hier sehe. Wir reden heute über eine Konsole, die vor kurzem zu den Aufnahmedaten jedenfalls hier ihr 20-jähriges Jubiläum hier in Germanien gefeiert hat. Und zwar das... Super Nintendo. Yay! Ich raschel ein bisschen mit dem Papier, damit man da... Also denkt euch, als ob jetzt hier Jubel eingespielt wäre. Die Mühe mache ich mir nicht. Industrienationen treffen sich heute, um über Super Nintendo ist ein brandneues 16-Bit-Videospielsystem, das Grafiken... Ja, Super Nintendo erobert die Welt. Die Super Nintendo 16-Bit-Technologie eröffnet hier völlig neue Dimensionen. 32.000 Farben erobern den Bildschirm. Der digitale Super Stereo Sound bläst dir um die Ohren. Und die Super 3D-Grafik bringt dich voll ins Spiel. Das neue Super Nintendo, komplett mit Super Mario World. Nintendo. I want it all. Das Super Nintendo, von langer Hand geplant. Wie oft wollten wir diesen Podcast machen? 1000 Mal, glaube ich schon. Also seitdem ich hier arbeite, will ich den Podcast eigentlich schon machen. Es ist jetzt gar nicht mehr so kurz. Ach, du bist doch brandneu hier, oder? Was? Du bist doch gerade erst hergekommen. Anderthalb Jahre her. Es ist auch so traurig, dass ich einfach deine Spur nachher rausschneiden werde, knallhart. Okay. Nein, aber der Super Nintendo Podcast hat natürlich lange über uns dann herübergeschwebt und natürlich, ich hatte eigentlich angedacht, dass wir den schon in Richtung April dorthin bringen oder dass wir uns da zusammensetzen, aber es hat sich nun mal ergeben, dass wir jetzt zwar knapp verpasst haben, das 20-Jährige, aber immer noch eigentlich in Feierstimmung sind, oder nicht? Denn 20 Jahre Super Nintendo klingt auch wieder so merkwürdig. Also für mich ist das noch nicht 20 Jahre her alles, muss ich sagen. Nee, das ist schon echt ein bisschen schräg. Aber wir hätten jetzt auch fast bis zum japanischen 25-jährigen Jubiläum warten können, weil es ja schon auch bemerkenswert, wenn man guckt, wie weit sowas damals auseinander lag. Also es erschien halt echt schon Ende 90 in Japan, dann im Sommer 91 in Amerika und dann hat es noch bis zum April 92 gedauert, bis man es echt mal in Deutschland kaufen konnte. Das könntest du heute, glaube ich, den Konsumenten eher schlecht noch verargumentieren, warum man so lange wartet, bis so eine Hardware... Ja, heute so lange ist es aber gar nicht her. Ich meine, der GameCube hatte auch ganz schöne Vorlaufzeit und PS3 ja auch, ne? Ja, aber es sind natürlich andere... PS3 glaube ich auch. Tatsächlich? Oder? War das auch noch? Also nicht ein Jahr. War nicht über ein Jahr, oder? Nee, aber das war damals, so war das NES ja noch einigermaßen aktuell hier und deswegen war es natürlich gar kein Interesse von... nein, aber für Nintendo oder Super NES dann hier schon rauszubringen. Mhm. Stimmt. Ja, aber diese anderthalb Jahre, die es da natürlich gedauert hat, heutzutage ist man schon ein bisschen was anderes gewohnt. Aber ich würde gerne, bevor wir eigentlich einsteigen und uns direkt darüber unterhalten, einmal euch kurz mal fragen, hey, Super Nintendo für euch, ne? Ich kann mich noch sehr gut daran zurückerinnern, wie sehr ich mich auf diese fucking Konsole gefreut habe damals und wie unglaublich gehypt ich war, bis das Ding dann endlich angekommen ist. Und ich denke mal, es müsste ja eigentlich euch ein bisschen ähnlich gegangen sein, oder? Ich weiß gar nicht, Hype trifft, also vielleicht gar nicht so genau, weil das war noch eine andere Zeit, wo ich noch nicht so informiert war über das, was in der Videospielbranche abging oder so, weil da gab es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Videogames maximal. Ja, genau, aber die Videogames, war die nicht auch dann eher, die kamen ja auch erst so zum Super NES. Wann kamen die Videogames raus? Die kamen 91. Also Videospiel-Only-Magazine kamen ja erst mit dem Super Nintendo. Also es gab im Prinzip nicht so viele Möglichkeiten, zu wissen, was abgeht, wenn du nicht gerade im Ausland mal unterwegs warst oder irgendwie einen ausländischen Freund hattest, der dir das irgendwie erzählt hat oder so. Ich weiß noch, es gab in Frankfurt einen Laden, der war direkt irgendwo am Hauptbahnhof. Da gab es Frauen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Nee, es gab einen Laden am Hauptbahnhof und da war so ein Importladen, CSI oder ECS? ECS. Nee, ECS hieß ja auch der eine hier in Hamburg. Ja, von Sönke Erpelladen. Ja, ja, genau. Und ich weiß, ich bin da irgendwie vorbeigelaufen und stehen geblieben, weil ich hatte ein NES logischerweise und ein Master-System und klar. Und hab dann, und die hatten ein japanisches Super Nintendo. Und ich bin so stehen geblieben, da lief, glaube ich, Final Fight und Super Mario World im Schaufenster. Und ich habe das gesehen bin direkt in den Laden rein, hab das mir, und dann hat der Typ da drin halt gezockt, dann habe ich nur Final Fight gesehen und ich war wirklich wie weggeblasen, als ich gesehen habe, wie diese die Soundeffekte mit den Schlaggeräuschen. Disch, disch, disch, disch, disch. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ist das krass. Das ist ja unfassbar. Und das kann man für den Heimgebrauch kaufen. Wie viel kostet das? Na, weiß ich nicht, eine Summe abgerufen, 579 Mark oder so damals. Du denkst, bist du wahnsinnig. Und das schien dir sogar noch plausibel. Nee, das erschien mir plausibel. Ja. Klar, für so eine Grafik. Also ich meine, klar, 579 habe ich jetzt zwar nicht, aber okay, da bin ich aus dem Laden gegangen, habe ich noch Super Mario World gesehen. Mhm. Und da war ich bin da rausgegangen, hab meinen Vater, mit dem ich da langgelaufen bin, hab den mit Augen angeguckt, als ob ich einen Geist gesehen hätte, ja. Und von da an war ganz klar, Ziel Super Nintendo. Ich weiß nicht, wie lange es da noch gedauert hat, bis ich irgendwie das Geld akquiriert habe von Omas, Opas, Tanten, Onkels und mit Heulkrämpfen. Ich brauche ein Super Nintendo, Papa oder Mama. Aber ich kann nicht genau den Zeitpunkt sagen, wann ich es dann hatte, aber ich hatte dann irgendwann auch ein Super Nintendo und das war meine erste Bekanntschaft. Aber so einen richtigen Hype von wegen, oh, es kommt demnächst, es ist Release und so wie das heutzutage ist, den hatte ich damals nicht. Es war aber direkt, das war schon direkt das Japanische, oder du hattest ja auch viel japanische Sachen damals gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ne? Also gleich schon Ich hatte dann später ein PAL Super NES umgebaut, wo ich dann auch viele japanische Sachen gespielt hatte und später auch eine Kopierstation und alles, aber das mein erstes Super Nintendo war ein japanisches. Ja. Ein PAL. Oder ein japanisches, und du hast später ein PAL umgebaut dann gehabt. Später hatte ich ein PAL umgebaut, aber mein allererstes Super Nintendo war ein japanisches. Was auch also immer ein darauf. Super Famicom, oder? Genau. Was immer darauf beschränkt natürlich erstmal, du hattest natürlich früher die Sachen dann, wenn sie auf Japanisch kamen, aber dann auch entsprechend mit hohem Geldaufschlag. Ja. Na, wie viel war Super Metroid damals? Ich habe es für 199 Mark damals gekauft. So, geschenkt. Es ist auch fucking wert, verdammt nochmal. Also ich habe das damals bei Zap Games gekauft und ich weiß noch, ich habe halt das NES Metroid geliebt. Also wirklich mit Karten selbst gezeichnet. Ich hatte eine komplette Kartenstruktur mir aufgebaut mit auf hunderten von Zetteln und so. Und ich habe das geliebt, als ich Super Metroid gesehen habe und gehört habe, dass die japanische Version auch englische Bildschirmtexte hat, war für mich klar, dass es mir egal ist, ob es jetzt 120 oder so viel wie zwei Spiele kostet, weil das war einfach für mich eine Investition, die ich bis heute, also zu keinem Zeitpunkt bereut habe. Weder damals noch heute, das war einfach für mich ein Erlebnis. Ich weiß noch, wie ich das Spiel das erste Mal gezockt habe und diese Glücksgefühle, die habe ich, glaube ich, seitdem, weiß ich nicht, vielleicht noch mit Final Fantasy 3 oder 7 nochmal in ähnlicher Form gehabt, aber ansonsten nie wieder. Also das war für mich so ein Magic Moment in Videospiel-History. Da werden wir es, glaube ich, noch mal ein bisschen in Ruhe aushalten, weil das ist sicher eines der ganz, ganz großen Highlights, das auch selten erreicht. Und ich bin gerade auch wieder ein bisschen auf dem Metroid-Trip, habe gerade Metroid Prime 2 zu Hause am Laufen und am Durchquälen durch manche Stellen, aber durchquälen im positiven Sinne, weil sie so schwierig, aber doch trotzdem anspruchsvoll sind. Fabian, wie sah es bei dir aus? Warst du wenigstens gehypt? Ich muss echt sagen, dass bei mir dieser ganze Hype super funktioniert, aber da kommt natürlich auch dazu, ich war, als es rauskam, 10 Jahre alt. Also nicht 25 noch, wie Mark, oder? So ungefähr, aber da ist man ja noch sehr empfänglich und Nintendo hat es in meinen Augen, so wie ich das jetzt beurteilen würde, damals war man ja noch gar nicht imstande, sowas irgendwie zu durchschauen, auch sehr geschickt gemacht, weil sie hatten ja noch dieses Nintendo Club Magazin damals, das wahrscheinlich auch noch, und wie sie einen da immer heiß gemacht haben mit vierseitigen oder achtseitigen Artikeln, wo schon mal Super Mario World angeteasert war. Das war auch geil, ne? Und ich habe das wirklich, du hast es dann schon so aufgesogen und du konntest es dann schon auswendig und du wusstest echt alles, du wusstest, was es da an extra Items gibt und dass da Yoshi zum ersten Mal auftaucht und man hat das alles sich so zusammengekloppt und ich war echt mega heiß auf dieses Gerät, als es dann rauskam. Also für mich hat das super funktioniert. Ich müsste auch tatsächlich sagen, also was natürlich auch dem jungen Alter geschuldet ist, dass ich nie wieder mich so sehr gefreut habe auf ein System und dann auch nie wieder so diese Glücksgefühle hatte, wie ich zum Beispiel in Super Mario World war für mich auch so eine Offenbarung, als ich das dann zum ersten Mal zu Hause richtig irgendwie spielen konnte. Das war einfach geil. Dieses Gefühl, ich glaube, das potenziert sich natürlich dadurch, dass wir in ungefähr in dem gleichen Altersrahmen eben dort waren, speziell dort bist du empfänglich, sie ist das erste Mal eine Konsole mit nach Hause nehmen und dann auspacken und dann das erste Mal einschalten, das ist so, also ein Gefühl, das kann man nicht wirklich richtig beschreiben, ne? Weil dann, scheiße, du hast die Technik von morgen jetzt effektiv bei dir stehen und du hast es jetzt. Ja, das waren ja auch damals noch, also das war, ich weiß nicht, das waren irgendwie andere Sprünge, die damals stattgefunden haben, also das wirkt anders, als wenn ich jetzt heute wenn jetzt eine neue Xbox oder so rauskommt, ich habe das Gefühl, klar, die Grafik ist schon so gut, es wird noch ein bisschen realistischer und so weiter, aber es ist nicht mehr, vielleicht liegt es auch am Alter oder so, aber damals das Super Nintendo, als du dann wirklich Dings gezockt hast, also Super Mario World gespielt hast mit dieser Oberkarte und mit dem Fliegen und irgendwie und diese Grafik und das hat alles so, du warst in einer neuen Welt, es war wirklich wie, als ob du eine neue Evolutionsstufe des Zockens erreicht hast. Mhm. Und dann auch mit Zelda, was ja dann auch relativ zeitig kam, das war irgendwie, du hast wirklich das Gefühl gehabt, du hast die Tür zu einer neuen Dimension vorgestoßen. Das hatte ich dann bei den anderen Konsolen nicht mehr so, obwohl ja eigentlich mit der dritten Dimension, die dann kam, irgendwie sowas eigentlich hätte sein sollen. Aber ja, ich glaube, die Erfahrungswerte, die man mitnimmt, natürlich, wenn man einige solche Konsolen-Launches dann mitmacht, ich glaube, das Paradebeispiel, ganz aktuell, die Vita habe ich mir auch zuletzt dann geholt und irgendwie Fabian lacht schon dann dort und ich mag die Vita als Gerät und auch technisch und alles, aber da war nichts mehr von dem ganzen Zauber leider übrig, den du sonst bei einem neuen Konsolenkauf hast. Ja, am ehesten könntest du noch sowas wie halt PlayStation 1, so mit Tomb Raider oder Resident Evil oder N64 mit Super Mario 64 noch nennen, wo wirklich auch nochmal ein eklatanter Sprung stattgefunden hat, aber trotzdem die Euphorie, also weiß auch nicht, woran es genau liegt, die ich beim Super Nintendo hatte, die hat nie wieder eine Konsole erreicht, also vielleicht ist es wirklich auch eine Alterssache oder so, aber wo einfach alles gestimmt hat, sowohl die Erfahrung, die du bis dahin gesammelt hast, dein Alter, alles kam vielleicht zusammen, aber das kam so nie wieder. Ich glaube, wir haben uns schon mal in einem anderen Podcast drüber unterhalten. Ich glaube, bei uns passt es ganz gut zusammen, da wir ja eigentlich parallel zu diesen ganzen Videospielen groß geworden sind. Als die angefangen haben, haben wir effektiv eigentlich auch angefangen. Mhm. Und bedeutet also, dass diese komplette Industrie eigentlich auf uns dann zugeschnitten war. Als das Super Nintendo rauskam, waren wir eigentlich im empfänglichen Alter dafür. Als die PlayStation rauskam, die hat ein leicht älteres Publikum dann gepeilt und das waren wir dann auch automatisch. Stimmt, ne? Ja. Und haben wir da schon einigermaßen Glück gehabt, dass wir einfach genau in diese Schiene fallen, weil wir dann wirklich am empfänglichsten für sind. Wenn du heute dann ein Fünfjähriger bist, der dann, was weiß ich, durch gar nichts mehr geschockt werden kann, weil die ganze Zeit schon Xbox 360 und PS3 spielt, der wird eben, glaube ich, nie diese Art von Euphorie oder Beeindruckung überhaupt spüren. Das ist ganz schön traurig für die Leute. Also ich bin da echt eigentlich dankbar drum, dass man das irgendwie mitgemacht hat und das auch nachvollziehen kann, was daran irgendwie mal geil war. Und also heute jetzt so, wo du halt echt dann schon diese ganze Technik hast und so, also vielleicht werden die ja auch noch solche Sprünge miterleben, da kommen noch Sachen, die wir uns jetzt nicht ausmalen können, aber ich bin im Moment ganz froh, dass wir echt sagen können, da so fast alle Generationen dieser Videospielgeschichte mal so miterlebt zu haben und auch wirklich diesen Zauber einfach verstehen zu können. Das ist ja auch die Übersättigung bei den ganzen Sachen, wenn du jetzt guckst, irgendwie damals gab es natürlich auf dem Super Nintendo auch super viele Spiele. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, jede Woche kommt praktisch ein neues Spiel raus. Du bist noch irgendwie durch die ganzen Browser-Games und iOS-Spiele und sowas total irgendwie zugeschüttet mit Spielen, dass du auch gar nicht mehr so selektieren kannst. Und damals hat man sich wirklich, wie du eben schon sagtest, durch das Nintendo Club Magazin, hast du da irgendwie ein halbes Jahr drauf gesehen, dass irgendwie das Spiel rauskommt, war total emotionalisiert. Und das ist das Schöne an Nintendo ja vor allem auch, dass die dann auch dieses ganze emotionalisieren, diesen Aufbau, den sie betrieben haben, da gab es aber auch einen Payoff danach, ne? Ja. Weil die Spiele waren ja zum größten Teil auch, die haben dann eben wirklich abgeliefert, das, was sie versprochen haben. Und das ist ja der beste Fall. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dann später die Hype-Maschinerie bei vielen Zeitschriften losgegangen sind und dann, hey, jetzt machen wir nachdem, jetzt mal als Beispiel, Mario 64 draußen ist, Starshot für das N64, machen wir jetzt mit großen, riesigen Vorschauen und alles und dann kommt das Spiel selber raus. Es war so ein Billo-Jump'n'Run, was so groß gehypt wurde. Es war ja auch so ein Zeitalter, das klingt so krass, aber es ist wirklich so, wo ja noch viel mehr experimentiert wurde, weil noch gar nicht so klar gezeichnet wurde, also auch für die Entwickler und Spieleschmieden, was überhaupt geht und was nicht geht. Also es kamen ja unheimlich viele unterschiedliche Arten von Spielen mit unterschiedlichen Looks und so weiter. Wenn du das mit heute vergleichst, da sieht ja eins aus wie das andere. Jeder Held ist ein Drei-Tage-Bar-Typ, jedes Spielprinzip, ob du jetzt, ich habe jetzt neulich Prototype 2 gezockt, das ist im Prinzip auch nicht so weit weg von einem Batman Arkham Asylum rein, vom spielerischen her, nur mit einem komplett anderen Optik und anderer Sprachausgabe, anderer Story und so, aber dieses Spielgrundprinzip, die sind alle so ähnlich, zumindest von den großen Titeln. Ja, aber das siehst du ja auch daran, dass wir haben jetzt ja auch eine Liste, hatte Gregor ja rumgeschickt, so mit den ganzen Titeln, dass er wirklich nach Genre sortieren konnte. Das kannst du heute gar nicht mehr. Damals gab es irgendwie klassische Shooter, irgendwie so Overhead-Shooter oder es gab Jump'n'Runs oder Puzzlespiele und heute vermischt sich das alles. Mit Arkham Asylum hast du Puzzle, Jump'n'Run, Action. Okay, weil es deckt halt alles ab und es gibt keine Klassifizierung mehr. Und deswegen kann man, weiß nicht, deswegen vermischt sich das immer mehr. Im besten Fall, wenn du ein Spielehersteller heute bist, dann eben die eierlegende Wollmilchsau als Spiel, was dann auch zusätzlich eine Online- und Multiplayer-Anbindung hat, die auch noch dich zusätzlich für ein Jahr daran binden kann, dass du nach Möglichkeit gar nicht den Bedarf für ein anderes Spiel hast. Aber wenn alle Spiele so sind, geht auch ein bisschen die Identität flöten. Marc, wie bist du dran gekommen? Du bist natürlich altersmäßig klar auch bei uns drin, aber vielleicht ein, zwei Jährchen ja älter gewesen damals. Ja, also damals habe ich eigentlich eher... Was bist du für ein Jahrgang? 72. What? Ja, deswegen, ich habe halt von Pong bis VCS alles komplett mitgekriegt, so die ganzen Sachen. Ja, aber das, ich finde das jetzt wirklich mal interessant, dann warst du ja fast schon 20, dann hast du das ja ganz anders wahrgenommen als ich. Deswegen, das Interessante ist daran, also ich habe damals eher selber Amiga gespielt und Freunde von mir in ST und so einen ganzen Kram. Mhm. Und das war wieder der Wiedereinstieg für mich. Ich habe davor immer halt auf Konsolen gezockt und dann bin ich da wieder rangekommen. Und die Wahrnehmung war auch ganz anders. Also ihr habt das wahrscheinlich, ihr seid ja in dem Alter gewesen, wo halt Spielen dann cool war. Und bei mir, wir waren so die Aussätzigen der Schule, die auf Konsolen gespielt haben. Und das war wirklich so, alle, wenn du irgendwie mit Konsolen in die Schule gekommen bist, haben die echt mit den Augen gerollt. Und das Geilste war, wir hatten einmal... Warum hast du sowas auch gemacht? Ja, Bio-Leistungskurs, das war so geil. Da kam ein Freund von mir rein und der hatte gerade sich morgens, bevor er zur Schule gekommen ist, hat er sich das Superscope geholt und kam halt mit dieser Packung rein. Und der Lehrer hat ihn angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt, die ganzen Mädchen aus. Oh Gott, war das schlimm. Ey, das waren bei mir zwei völlig getrennte Welten. So Zocken und meine Videospielfreunde, die waren zu Hause, wenn ich in die Schule gegangen bin, da war, wurde nicht über Videospiele oder so. Okay. Aber weil ich auch in meiner Klasse der Einzige war, der so drauf war. Also es gab gar keinen Grund, da mit irgendwem zu zocken. Klar, irgendwie als der Gameboy rauskam, saßen alle mit dem Gameboy und Tetris da. Mhm. Aber das war auch so das höchste der Gefühle. Ansonsten hatte ich im Prinzip kein, irgendwann kam mal der Maxim, der kam aus Russland, es war ein Russe, der ist nach Russland gekommen, aus Russland gekommen und der war dann auch ein Videospiel-Freak und mit dem zusammen bin ich dann auch immer zu Zap-Games oder so gegangen, aber ansonsten gab es in meiner gesamten Stufe niemanden, der sich groß für Videospiele auch, also vielleicht mal so ein bisschen gedattelt, aber in dem Maße, in dem ich mich dafür interessiert habe, gab es in der gesamten Stufe. Es gab bei uns super viele Leute, die auch angefixt waren damit. Und mein erster Kontakt, also das Super Nintendo, war halt, glaube ich, hier schon fast raus oder so. Und ich hatte mir, weil bei uns war es eigentlich interessant, da fing schon an mit dieser PAL NTSC 50, 60 Hertz, langsamer abspielen, Bildschirm nicht voll und sowas alles. Deswegen hatte ich mir gleich ein amerikanisches Super Nintendo gekauft, weil das halt auch kompatibel war mit dem japanischen, dann, wenn man die Stifte rausgebrochen hat. Das ist mit Abstand die hässlichste Konsole. Und man konnte auch nicht mehr bei den Knöpfen unterscheiden zwischen grün, gelb, so, stimmt, rot, ja, die blau, waren, die waren also alle lila. Violett. Aber dafür hatten die ja, die waren ja anders, die waren, die europäischen, japanischen waren halt nach außen. Genau, die waren und nach die innen, waren die zwei davon waren nach innen, glaube ich. Ja. Aber der Unterschied nicht. Ja, erzähl weiter. Ja, und das war halt so der erste Kontakt und der Hype fing also auch schon recht früh an, dann davor, dass man halt gesehen hat, Super Mario World und Mario Kart gab es noch nicht, aber F-Zero war das erste Spiel, wo man dachte, Alter, sowas ist möglich zu zeigen. Und damals hatte man das wirklich so im Kopf, Alter, das sieht ja total echt aus. Und dann dieser Mode-7-Effekt. Und das war halt so alles Hightech. Und dann, wie gesagt, so Peripherie wie das Superscope oder so. Da ist man richtig nochmal in dieses jüngere Kindesalter zurückgefallen. Und ich konnte mich da immer schon total für begeistern. Zu einer Zeit, du müsstest damals ja eigentlich, wenn du eh schon in dem Thema drin gewesen bist, das Mega Drive war ja schon eine Zeit lang draußen. Ja. Bist du nie in die Mega Drive-Schiene sozusagen geraten, weil der Sprung war natürlich schon noch vorhanden beim Super Nintendo durch das 3D-Zeug. Aber Mega Drive war visuell natürlich auch schon relativ cool mit einigen Sachen. Ich war nie so ein Mega Drive-Fan. Das war, damals gab es halt in der Schule, es war wirklich so wie, also ich meine, diese Game Wars gab es halt immer schon. Damals war es Amiga gegen ST-Leute so. Oh ja. Hier, der ST hat aber einen tollen Sound. So ein Schrott. Ja. Und dann bei uns war immer Mega Drive-Leute und Super Nintendo-Leute. Es gab halt wenig Leute, die beides hatten, weil die Konsolen halt damals auch noch ein bisschen teurer waren. Also wie unterschiedlich die Erfahrungen sein können, bei uns in der Schule haben auch so ziemlich fast alle gedaddelt, ne? Und dann Unterschiede sein. Ich kann mich erinnern, dass wir untereinander dann C64... Wir kommen doch alle vom Land, das ist was anderes. Ich komme aus Hamburg, du Vogel. Ich war doch nicht in Hamburg auf der Schule. Doch, natürlich. Ich bin Hamburger durch und durch. Ich nicht, aber bei uns war auch da, also das ist ja nicht klein. Ich war hier mitten in Hamburg auf der Schule. Wir haben alle gezockt. Wir hatten alle C64er oder eben dann Konsolen gehabt. Also mein bester Kumpel damals auch gemeinsam dann eben haben uns dann die Super Nintendo oder die NES-Konsolen dann geholt. Es ist auch gemutmaßt zu sagen, dass es auf dem Land, dass sich Land und Stadt da unterschieden haben, was die Ausprägung. Wir sind hier genauso. Das ist völlig logisch. Du hast in der Stadt einfach viel mehr Betätigungsmöglichkeiten als junger Mensch Auf dem Land spielst du draußen, in der Stadt wirst du überfahren. So ein okay, das ist typische Landpomeranzen-Meinung, ey. ich habe mir das Super Nintendo auch nicht sofort kaufen können. Ich war damals aber schon sehr aktiver Leser, eben durch die ganzen Videogames und vor allem die Powerplay-Geschichten, die ja nochmal einen Tacken vorher angefangen haben, auch wenn sie nur ein bisschen Videospielbezug hinten hatten im hinteren Teil der Zeitschrift. Und ich war schon ziemlich gehypt auf das Teil. Ich konnte es mir aber nicht sofort leisten. Ich habe tatsächlich aber gearbeitet, um das Super Nintendo mir leisten zu können. Ich habe geputzt. Ich habe sauber gemacht. Ein Onkel von mir hat gearbeitet bei Iduna oder mittlerweile, glaube ich, Iduna Nova oder Signal Iduna heißt es mittlerweile. Versicherung oder wie? Genau, und ich habe dann über mehrere Monate lang irgendwie Freitag nachts dann geputzt. Rechnen Sie mal zurück, war das Kinderarbeit damals oder warst du schon im putzfähigen Alter? Ich glaube, es war Kinderarbeit. Ja, aber letzten Endes hat es bedeutet, ich musste tatsächlich, nachdem das Super Nintendo schon draußen war und ich mich hauptsächlich dann durch okay, ich scheiße jetzt nachmittags auf die Griechenschule, ich gehe jetzt und zock im Kaufhaus dann. Was ist denn die Griechenschule? Ihr kennt das natürlich auch nicht. Ja? Ich musste, nachdem ich in der normalen Schule gewesen bin, nach der Grundschule dann nachmittags dreimal in der Woche für 5 Stunden in die griechische Schule. Oh, ich kenne das. Das hat man ja gelernt mit Geld umgehen. Das Wirtschaftsgymnasium. Ich kann auch sagen, ich bin da einfach irgendwann nicht mehr hingegangen. Ich finde es interessant. Was hat man denn gelernt da? Es war quasi alles, was man in der deutschen Schule auch gelernt hat, auf Griechisch, plus irgendwie griechische Geschichte und hier, dass man noch hier dann Homer liest, dann Iliada und Odysseus und alles, wie man es dann in Deutsch dann kennt. Und da gab es eben auch Mathe und normale in Anführungsstrichen Fächer. Und es war dazu da, damit man sich dann vorbereitet, damit man in Griechenland dann dort auf die Uni gehen kann. Ah, ja. Also du hast quasi eine doppelte Schulausbildung. Es war quasi eine doppelte. Mir wurde das aber nicht gesagt von meinen Eltern, sondern die haben gesagt, du musst dahin. Ja, und nach 2 Jahren, man musste das 3 Jahre machen, nach 2 Jahren habe ich gefragt, sag mal, was bringt mir denn das? Ja, du kannst danach in Griechenland auf die Uni. Ich will nicht in Griechenland auf die Uni. Wieso sagt mir das niemand früher? Jetzt bist du immer noch hier, wo du da studieren kannst. Ja. Letzten Endes habe ich aber dann viel die Zeit dann eher in den Kaufhäusern verbracht und dort dann eben mich dann betätigen müssen und dort meinen Super Protector oder Mario World oder sonst was gespielt, bis mein Kumpel sich selbst erstmal ein Super Nintendo leisten konnte und ich mein eigenes erst viele Monate später, nachdem ich viele, viele Büroräume blitz und blank geputzt habe, mir dann leisten konnte. Von bestellt vom Quelle-Katalog. Oh. Quelle-Katalog war übrigens auch was ich als Kind immer toll fand. Bei meiner Oma gab es den. Das war so ein bisschen mal das Highlight, wenn man da mal doof auf der Couch saß und sich gelangweilt hat, konnte mal gucken, was gibt es für neue Spiele und so. Das ist auch ganz schön erbärmlich eigentlich, aber trotzdem fand man das cool. Das Geile war, da waren manchmal Spiele drin, die auch gar nicht mehr rausgekommen sind. Ja. Und nachher kennst du noch die Überraschungspakete von den Sachen? Da konntest du dann für einen geringeren Preis als sonst, sagen wir was ich, für 40 Mark gab es dann 2 Spiele, aber die sagen dir nicht, welches Spiel das ist. Und dann musst du Risiko. Sowas wie Kickstarter heutzutage. Fast schon, ja. Du musstest diese 2 Wochen vor allem, das war so das Quälende, wo du warten musst, bis ein Spiel vom Quelle-Katalog oder sonst wo dann gekommen ist. Und wenn du nicht mal weißt, für ein Spiel das ist, dann es war so unglaubliche Wartezeit dort. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht und dann irgendein Superhelden-X-Men-Spiel oder sowas bekommen. Und das andere weiß ich nicht mehr, aber gelohnt hat sich's nicht wirklich. Aber um nochmal hier auf die Sache wegen Console Wars und so zu kommen, also bei mir war das zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich habe nie mich an irgendwelchen Grabenkämpfen beteiligt, weil für mich stand immer fest, das, was mich am besten entertaint, ist halt in meiner Gunst. Ich war kein Sega-Fan oder kein Nintendo-Fan per se, sondern ich war einfach, ich hatte einfach Bock auf geile Spiele und wo immer ich sie herkriegen konnte, habe ich sie versucht zu kriegen. Also ich hatte auch ein umgebautes Mega Drive, ich hatte eigentlich fast jede Konsole, die es damals gab, Neo Geo PC Engine, ich hatte glaube ich wirklich jede fucking Konsole. Frag mich nicht, wie ich das finanziell gemacht habe, ich weiß das selber nicht mehr. War das noch so mit genau. Den Mädels und Frankfurt und so? Hä? Mit Mädels und Frankfurt? Ich gebe gar keine Beratung über Geld hier ab, also sonst reite ich mich noch tiefer rein. Aber auf jeden Fall hatte ich halt alle nur erdenkbaren Konsolen und habe echt immer, also mir war das völlig egal, für welche Konsole jetzt was, sondern einfach immer die möglichst beste Version, das geilste Spiel, was mir halt am meisten Spaß gemacht hat. Deshalb, also bei mir gab es dann nie irgendwelchen Konflikt mit Mega Drive oder Super Nintendo. Klassische Wars würde ich das bei mir jetzt auch nicht nennen. Wir haben einfach die meisten bei uns hatten dann unterschiedliche Konsolen, unterschiedliche Systeme. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal gesagt, meinen ersten eigenen PC erst so im Jahr 2000 dann gehabt und mich eher dann über andere Leute dann dort versorgen können, wenn ich dann was spielen wollte oder ausprobieren wollte. Ich meine, dieses ganze System gegen System gehabe, das hast du ja überall, das zieht sich ja durch alle Äras dann durch. Es ist einfach dieses sich selber ein bisschen schönreden wollen, für was man sich jetzt entschieden hat. Ich habe jetzt die PS3 geschenkt bekommen, ich habe Geld dafür ausgegeben. Ich habe ja eigentlich einen tollen Spielgeschmack, wenn einer sagt, dass auf anderen Konsolen tolle Spiele sind. Das geht gar nicht. Ich habe mich für eine PS3, also so entsteht das dann meist. Und ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile schon so viele Generationen miterlebt haben, das tangiert uns nicht mal mehr peripher, oder? Weil du siehst halt, dass es bei den Kids heutzutage auch funktioniert, was im Forum teilweise abgeht mit Xbox und PS3, ist halt genau dasselbe. Also du siehst, das zieht sich einfach wirklich durch Generationen durch. Was sind wir jetzt für Freaks gerade? Man wird hier nach jedem Podcast für was anderes beschuldigt. Meistens, ne? Sind wir eigentlich Xbox-Fanboys, weil wir relativ oft die Xbox-Version testen, was aber manchmal auch daran liegt, dass wir einfach nur die Version halt zur Verfügung haben. Aber generell sind wir oft als Xbox-Fans verschrien, was natürlich gar nicht stimmt. Weil wir alle auch. Genau, und Nintendo mögen wir überhaupt nicht. Deshalb machen wir auch keinerlei Super Nintendo oder N64 Podcasts oder Rollenspiele Super Nintendo Casts. Ey, wir haben jetzt Pandora's Tower in der Sendung gemacht. Super Spiel. Ja, das ist super, aber das war sicherlich nicht das allererste, was so auf dem Zettel gestanden hätte. Da hätte es auch diverse andere Spiele gegeben, die wir hätten machen können, aber wir fanden es cool. Und Trant hat es richtig gut gefallen auch. Ja, es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Würde ich auch bei Zeiten dann nochmal endlich dann beenden können. Bevor wir mal in die Spiele reingehen, lass uns kurz nochmal über die Hardware selber dann gucken. Du hast auch dankenswerterweise dein Super Nintendo mitgebracht, Marc. Du kannst hier gerne mal kurz hier daneben, während ich kurz mal hier ein bisschen in die Hardware-Details gehe. Insgesamt verkauft wurden vom Super Nintendo 49 Millionen Exemplare. Das ist schon eine relativ stattliche Zahl, auch wenn du mittlerweile natürlich ein bisschen andere Absatzzahlen gewohnt bist. Ich glaube, der DS ist so weit über 100 Millionen momentan, ne? Und die Wii ist ja auch relativ hoch gewesen, aber für die damalige Zeit ist, glaube ich, nicht ganz so an das NES rangekommen, was die reinen Zahlen angeht. Das hat sich noch einen kleinen Tacken mehr verkauft, aber das war ja auch ein komplettes Phänomen damals in den USA gewesen. Ist aber auch schon eine sehr große oder sehr stattliche Anzahl. Was am Super Nintendo, glaube ich, am Anfang noch viele Leute ein bisschen, speziell die Mega Drive Fans, dann sozusagen ein bisschen Futter dann gegeben hat, war die CPU selbst. Die war ja vergleichsweise langsam. Oh, ist das schon, wenn man das Ding wieder auspackt? Ja, das ist leider ein bisschen vergilbt, aber das geht halt nicht anders. Es vergilbt halt auch in der Packung. Manche vergilben nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, für alle, die nur hören, das ist ein Podcast, dass wir uns gerade ein Super Famicom angucken, was der Marc hier auf den Tisch gelegt hat. Original eingepackt und wir haben gerade den Deckel abgenommen. Wir haben gerade den Deckel abgenommen. Dann machen wir da nochmal parallel ein Foto. Um das kurz auszuführen, technisch, die CPU war relativ langsam getaktet. Ich glaube, so halb so schnell wie das Mega Drive. Deshalb hieß im Vorfeld dann, oh, Super Nintendo, das wird ja keine schnellen Actionspiele machen können. Ich habe hier keinerlei Licht, aber egal. Super Nintendo wird keine guten Actionspiele machen können. Die CPU ist ja so lang, das wird ja alles Dreck und so weiter. Das ist ja zum Glück nur dann Gelaber gewesen, im besten Fall, weil das hat dann sich ja dann selbst ausgeglichen. Ja, wobei, ich glaube, dass schon die erste Generation der Spiele, da gab es schon ein paar Sachen, wo sie offenkundig die Hardware noch nicht so gut im Griff hatten. Das werden wir gleich bei den Launch-Titeln, glaube ich, nochmal. Da gibt es ein krasses Beispiel, wo das dann stark... Genau, das hätte glaube ich, auch angesprochen. Genau, aber ich glaube, es hat sich am Anfang schon ein bisschen ausgewirkt, aber es war dann nicht so schlimm. Und dann gab es an anderen Stellen ja auch Facts, da war Nintendo auch sehr schlau drin, hat zum Beispiel mich auch sehr gut damit indoktrinieren können. Zum Beispiel hätte ich jetzt auch ohne das jetzt nochmal zu lesen, wusste, dass das Ding irgendwie 32.768 Farben hatte. Das stand ja überall auf den Werbeprospekten und dann drauf. 16-Bit-Stereo-Sound oder was weiß ich. Und klar, das mit den 3,58 Megahertz haben sie natürlich nicht in den Vordergrund gestellt. Mit der Info hätte man ja auch gar nichts anfangen können. Nee, das waren dann die Zeitschriften eben, die primär sich dann versucht haben, durch solche Spec-Sachen, hey, wir wissen genau Bescheid drüber, wir haben das Datasheet gelesen und jetzt tippen wir ab, was da ist. Das war eben eine Sache, womit sich dann solche, die Kriege untereinander dann hätten befeuern können. Was sie zum Glück danach aber auch dann als Missy ausgestellt hat. Du hast den Soundchip kurz angesprochen. Ich bin natürlich großer Fan und Verfechter der Videospielmusik und ich muss sagen, das Super Nintendo hat mit einem meiner liebsten Soundchips von allen. Wir hatten bei Mega Drive Cast ein bisschen drüber geredet. Ich mag die Mega Drive Musik eigentlich auch ganz gerne, aber die hat mehr eben diesen mechanischen, technischen und sehr halligen Touch. Also es ist mehr so eine Techno-Maschine. Und Super Nintendo war das erste Mal, wo du richtig fast schon Melodien, orchestral das richtig machen konntest, wo das dann auch richtig aus dem Vollen gegriffen ist. Sowas wie Rock'n'Roll Racing, was wir dann später dann besprechen werden, wo dann der Selling Point war, dass da akkurat richtige Rockmusik dann abgespielt werden kann. Soundchip von Sony, selbst gemacht. Ne? Und eine Sache, die habe ich danach erst dann bekommen oder mitbekommen, der Super Nintendo Sound war allgemein ein bisschen dumpfer, ne? Wenn das einem aufgefallen ist als dann sowas, weil der lief nur mit 32 Kilohertz, okay, anstatt mit den üblichen 44, den die CD hat. Deshalb, ich glaube, das macht ja auch ein bisschen diesen typischen Super Nintendo Sound dann aus, ne? Nicht ganz, dass du eben diese hohen Spitzen dann überall hattest, dafür aber eben diesen schönen klingenden breiten Teppich, der dann drunter war. Aber es ist dann auch mehr so für die Audiophilen, die dann dort unterscheiden können. Also mir war das immer relativ wichtig, muss ich sagen. Mir ist das auch immer sehr positiv aufgefallen, ohne jetzt diesen Systemkrieg irgendwie befeuern zu wollen, aber ich fand das auch immer echt einen großen Vorteil. Du hast ja zum Beispiel auch Rock'n'Roll Racing schon angesprochen. Ich habe das später mal mit einem Kumpel gesehen, der immer Mega Drive-Spieler war. Da gab es ja dann auch einen Port und das klang ganz furchtbar auf dem Mega Drive, weil das halt überhaupt nicht imstande war, diese Songs auch in einer ähnlichen Qualität wiederzugeben. Und das ist auch sowas, dieser tolle Sound, den das Super Nintendo hatte, das gehörte für mich auch zu diesem Gesamtding, was das Super Nintendo war und was auch die Faszination ausgemacht hat. Das alles wirkte auf einmal sehr hochwertig und sehr, sehr sauber. Also wenn du wirklich gute Spiele hattest von Nintendo, zum Beispiel in Super Mario World, also ich kannte auch schon so C64 und Amiga-Spiele und ich kannte halt auch ein NES, aber da hast du halt oft noch so Probleme gehabt wie Ruckeln. Gut, das hattest du am Super Nintendo auch, aber das Flackern, oft nicht die Sprites mehr, genau, so verschwinden Flackern, und alles. Sprites verschwinden, alles wirkte noch so ein bisschen unrund und so ein bisschen in den Kinderschuhen steckend. Und auf dem Super Nintendo war das echt ein Sprung und du hattest sowas, was so, wenn du Glück hattest, bei einigen Spielen wie so eine Art Gesamtkunstwerk war, wo alles dran irgendwie rund und schön war, auch zum Beispiel Donkey Kong Country später war so ein Ding, wo alles für mich irgendwie perfekt war, auch was so das Audiovisuelle angeht. Das war echt für mich auch, was diesen Sprung einfach ausgemacht hat, den das Super Nintendo hatte gegenüber allem davor und gegenüber auch leider meistens den Sachen, die ich vom Mega Drive her kannte, auch wenn das natürlich nicht stimmen mag, weil ich mich da echt nicht so gut auskenne. Ja, wir wollen uns auch jetzt nicht so sehr ins Mega Drive vertiefen. Ich wollte das nur einmal als Vergleich anbringen. Ich werde auch relativ viel Super Nintendo Musik hier natürlich an den entsprechenden Stellen mal dann laufen lassen, wenn wir dazukommen, weil ich glaube, jeder, der die Spiele mal gespielt hat, dem haben sich die Melodien ins Hirn gebrannt. Weil da einfach so viel dann Gutes mit dem Chip dann gemacht wurde, dass sich es auch wirklich gelohnt hat, da später nochmal reinzuhören. Mode 7 hatten wir kurz angesprochen. Ich glaube, das war jetzt kein spezieller Chip, der drin gewesen ist, aber eine Funktion des Super Nintendos, wo man, ich glaube, unter wenig Hardwareaufwand, da wurde also die CPU und alles nicht belastet, aber man konnte 3D-Effekte machen, indem dort Bewegung oder irgendwas so rangezoomt und weggezoomt werden konnte, bestimmte Ebenen. Und das hat eben für solche Effekte gesorgt, wie wir das bei F-Zero dann später gesehen haben, dass da auf einmal eine richtige eigentlich 2D-Grafik hat, die aber so gedreht und flach gedreht und gezoomt wird, dass du den Eindruck hast, dass da eine flüssig scrollende 3D-Grafik hat vor Polygonen, vor sonst was, bevor das mit den aktuellen Technikmitteln gemacht wird. DSP-Chip. War der DSP-Chip. War das der DSP-Chip? Gab es da einen speziellen Chip dann noch dazu? Aber das hatten nicht alle Mode 7 Sachen. Also Mario Kart hat den DSP-Chip auf jeden Fall gehabt. F-Zero zum Beispiel, aber glaube ich, hat ohne DSP-Chip funktioniert. Ja. Formation Soccer, glaube ich, auch. Pilot Wings hat den, glaube ich, gehabt noch. Pilot Wings, stimmt. Pilot Wings kann sein, dass der dann auch noch drin gewesen ist. Also viele Sachen dadurch, dass die Hardware selbst an manchen Sachen vielleicht doch ein wenig gekrankt hätte, dann wurden auch bestimmt auf Module dann Chips verpflanzt, wie dieser DSP-Chip, der nochmal ein bisschen rausgebracht hat, später der Super FX-Chip, der dann richtig so Polygonfähigkeiten gemacht hat und die CPU nochmal mit bis zu 20 MHz mehr befeuert hat. Also da waren auf dem Modul quasi 4, 5 Super Nintendos drauf, zusätzlich, damit es diese Leistung dann abliefern kann. Die Farben hast du dann schon erwähnt. Ja, aber so technikmäßig würde ich dir auch zustimmen. Irgendwie, das war schon ein sehr rundes Paket eigentlich, wie du die Spiele präsentiert bekommen hast. Ich kenne nur wenige Spiele, wo du dann, also mehr in der späteren Zeit, wo dann viel versucht wurde, mit Polygon-Geschichten dann nochmal zu machen. Wenn du dir das dann heute anguckst, dann sagst du natürlich, was ist das denn hier? Ne? Sowas wie Stunt Race FX, eines meiner Lieblingsspiele der damaligen Zeit, was ein Polygon-3D-Rennspiel gewesen ist, was in einem Mini-Fenster abgelaufen ist mit sehr, sehr ruckliger, nicht texturierter 3D-Optik und Autos mit großen Augen. Was ich aber trotzdem sehr gern gespielt habe und sehr geil fand. Das hat mich 250 D-Mark damals gekostet. Wild Tracks. Die japanische, ne? Wild Tracks. Ja, ich war halt total gehypt auch damit. Aber ich dachte dann, als ich das gespielt habe, so vorhin, okay, das kannst du dir nicht schön reden. Das ist einfach nicht gut. Weil ja, das war halt das Konkurrenzprodukt zu hier, wie heißt das von Sega noch? Virtual Racing, genau. Und das war halt so von dem, okay, das ist jetzt eigentlich noch geiler mit dem geilen FX-Chip von Star Wars. Virtual Racing wurde auch für sehr viel Geld verkauft. Ich glaube 200 D-Mark für die Mega Drive-Version und ich habe auch die 32X-Version damals sogar noch gehabt. Thank you. Lass uns einmal einen kurzen Blick über die Launch-Titel hier in Europa werfen. Ich habe gerade kurz gesehen, der steht hier zwar nicht auf der Liste mit drauf, aber von den Sachen, die drin stehen, in Japan gab es noch einen zusätzlich, der recht nahe am Release gewesen ist. Den haben wir in dem Rollenspielcast kurz besprochen. Soul Blader oder Soul Blazer war, glaube ich, eins, was in Japan noch rausgekommen ist. Kam später hier als Soul Blazer Action Adventure für Super Nintendo dort heraus, aber mehr dazu im Rollenspielcast. Von den Launch-Titeln selber beigelegt, bei jedem Super Nintendo, wenn es gekauft ist, auch. Die hätten das zwar separat verkaufen können, aber auch super eben für das Gesamtpaket, was du dann kaufen kannst. Für insgesamt, ich glaube, 300 war damals der 300 Mark. 299. Ne? Ja. 299. Günstig, weil dafür, dass das Spiel dabei war. Eben ein Gerät, zwei Controller gleich mit dabei. No? Wirklich zwei Controller war zum Start? Bei der US waren auf jeden Fall das Spiel und zwei Controller PAL dabei. Ja. Weiß ich es nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die japanische, die Mark hier hat, hat auch zwei Controller mit drin, auf jeden Fall. Aber trotzdem, Spiel mit beigelegt, Super Mario World. Mhm. Na, und das ist für mich unter den ganzen Konsolen der Launch-Titel eigentlich. Ede, wir haben es ja schon auch im Mario Cast dann ausgeführt, was ich glaube, viele können sich immer noch streiten, welches ist wirklich der bessere Titel persönlich für sich. Ist es Super Mario World oder ist es Super Mario 3? Für oder mich kann 64. Ich oder 64, aber ich würde tatsächlich sogar die beiden 3 und World für mich persönlich noch ein bisschen weiter oben ansiedeln. Ja. Bei mir wechselt es dann immer ständig. Mal finde ich den einen besser, mal finde ich den anderen. Ich kann mich da nie wirklich entscheiden. Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß, ist auch eigentlich Quatsch, da muss man keine unterscheiden, weil die sind beide genial gewesen irgendwie. Ich glaube, so jammern auf hohem Niveau eben dann meist bei uns. Ist irgendwie auch wurscht, also weil das eine gäbe es und den anderen nicht. Also Super Mario 3 war damals insofern neu, weil du halt so ein bisschen das Ganze, ich will nicht sagen rollenspiellastiger, aber mehr als sonst, was ja, du hattest. Vorher konntest du nur von links nach rechts gehen und wenn du konntest nicht, also der Bildschirm war gar nicht frei scrollbar, das heißt, gut, doch bei Super Mario 2 schon, aber du konntest nach oben fliegen und hast neue Plattformen entdeckt, du konntest dich verwandeln und so weiter. Also Super Mario 3 hat schon viele Sachen eingeführt, deshalb kann man das schon auch nochmal als einen wichtigeren Meilenstein sehen. Trotzdem fand ich einfach von der Optik und von dem gesamten Flutschgefühl hat sich einfach Super Mario World noch ein bisschen besser angefühlt. Flutschgefühl finde ich gut, glaube ich. Ja, hatte einfach auch nochmal ein paar geile Ideen, die einfach auch die Super Nintendo Sachen geil genutzt haben. Also wenn man da nur an die Gitter denkt, wo man sich umdrehen konnte, weißt du, wenn man dagegen geboxt hat und so. Da gab es viele wirklich so sympathische Ideen, die das Spiel wirklich interessant gemacht haben. Es war auch, also für sich genommen, zu ihrer Zeit jeweils waren die beide ähnlich gut, aber im direkten Vergleich dann war das Mario World schon noch wirklich ein bisschen fortschrittlicher, wie Eddie auch schon sagt, da waren wesentlich mehr auch noch Geheimnisse drin. Und die Originalfassung von Mario Bros. 3 hatte ja auch einen ganz massiven Haken. Man konnte zum Beispiel nicht speichern. Abspeichern immer anders. Das war schon eine Pein damals, aber dann, zu versuchen, das durchzuspielen. In 8 Minuten hast du dann die 2 Flöten dir geholt und warst schon in Level 8. Und dann musst du gucken, wie gut du bist. Darum ging es ja nicht. Du möchtest ja auch die anderen Welten mal sehen können. Und so. Also klar, man kann da mit den Warpflöten durch, aber dass man ansonsten nicht speichern konnte, das war natürlich schon ein bisschen. Das ist aber auch wieder eine Sache, wo wir beim Generationswechsel sind, das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen, dass es so viele Dinge gibt, die die Zocker heute nicht mehr kennen oder überhaupt die Kids, die heute aufwachsen, die wissen ja auch nicht mehr, wie es ist. Das Besetzzeichen vom Telefon, das kennen die nicht mehr, weil es gibt es nicht mehr, oder die Wahlscheibe, oder die wissen nicht, wie das ist, wenn die Schwester 5 Stunden telefoniert und du bist nicht erreichbar und kannst deshalb mit deinen Kumpels nicht ins Schwimmbad gehen. So ungefähr, weißt du? Das sind Sachen, die einfach aussterben. Und genauso zum Beispiel sowas wie eine Passworteingabe, so wie bei Super Metroid oder so, wo du dann erstmal eine halbe Stunde irgendein frickeliges Passwort eingegeben hast. Oder noch schlimmer, du hast es erstmal abgeschrieben, hast dann festgestellt, dass du an verschiedenen Stellen die 1 mit einem I oder mit einem großen L verloren hast. Ja, oder O und 0 und konntest nicht unterscheiden. Und damit musstest du einfach nochmal von vorne anfangen. Gott, wie ich das gehasst habe. Also es gab einfach viele solche kleinen Dinge früher, die es heute einfach nicht mehr gibt, die das Ganze irgendwie besonders machen, die Zeit damals. Aber Super Metroid war jetzt ein fiktives Beispiel, oder? Weil das hatte keinen... Nee, Metroid. Metroid 1. Justin Bailey musste nachher kein Speichern. Ah, okay. Ja, nee, das stimmt. Das erste Metroid, bei dem war es vor allem auch noch, weil es war ja so ein zweizeitiges, relativ langes, und wenn du bei dem Spiel, wo du eigentlich relativ häufig abspeichern solltest, im besten Fall, war schon nervig, das dann da mitzunehmen. Ja. Mhm. Sonst sieht man ja solche Geschichten mittlerweile auf diesen ganzen Meme-Seiten. Ne? If you remember this, your childhood was awesome. Exakt. Und dann zeigen sie so eine Audiokassette. Wer weiß noch, welches Passwort man eingeben musste bei Metroid? Justin Bailey. Ja, okay. Wieso denn gut, Justin Bailey? Gut, dass ich es nicht eingegeben habe. Mich gefragt habe beim Nerdquiz, ey. Verdammt. Nee, tut mir leid, ich weiß es leider nicht. Justin, wenn du bei Metroid 1 Justin Bailey eingegeben hast als Passwort, hast du Samus Aran ohne Rüstung gesehen, mit grünen Haaren, komplett ausgestattet mit allen Ausrüstungsgegenständen. Ich habe zuletzt sogar tatsächlich drüber was gelesen. Ich glaube, es gab per se keinen Justin Bailey, nachdem da irgendwie so ein Cheatcode eingebaut wurde, sondern es war tatsächlich eine Abfolge von Zeichen, die man eingegeben hat, die genau diese komische Adresse im Speicher so angeschrieben hat, dass du dann Samus ohne Rüstung sehen kannst. Also das ist, glaube ich, irgendwie nach irgendeines von diesen Pop-Fiction-Dingern von Game Trailers. Die haben ja auch so Mythbusters-mäßig eine Reihe für Geschichten. Gut. Ich glaube, die haben sich damit auseinandergesetzt. Vielleicht kann ich das ja nachher nochmal recherchieren. Sowas kennt man heutzutage nicht mehr. Wir haben hier gerade aus der japanischen Super Mario World Verpackung vom Mark, haben wir gerade die Karte rausgeholt. Und wenn ich das sehe, kriege ich direkt Gefühle. Ey, wisst ihr, was ich gerade sehe? Das ist einfach so geil. Ich habe voll Bock, wieder Super Mario World zu zocken. Und auch ein bisschen schockierend, weil ich es noch nie gesehen habe. Oben auf dem Ding steht wirklich über dem Super Mario World Super Mario Bros. 4 drauf. Ja, da steht drauf. Aber nur in der japanischen Version. Das ist genau wie bei Zelda 3, heißt eigentlich auch das japanische. Ja, Zelda 3 heißt ja Zelda 3, oder? Das heißt doch überall so. Hier heißt es tatsächlich A Link to the Past. Okay, aber ich habe noch nie gesehen, dass da drauf steht Super Mario Bros. 4. Ja, okay. Das stand tatsächlich nur in der japanischen drauf, ne? Das Interessante ist auch wirklich, deswegen jetzt für Sammler oder so, ist wirklich die japanischen Dinger. Die deutschen Anleitungen waren zwar auch immer noch schick, aber du siehst halt jetzt an diesem Beispiel, wie krass eigentlich das ist, wie schön die Sachen gearbeitet waren und was für Detail, und dann hast du alle Extras noch, alle Figuren nochmal drauf, irgendwie Artworks, die heutzutage irgendwie relativ selten sind. Und bei den japanischen waren so eine kleinen Karten nochmal dabei, so eine Plastikkarten. Ja, mit der Steuerung, ne? Mit der Steuerung nochmal drauf, separat. Die konntest du einfach dann daneben legen. Und oder auch bei Zelda sind zum Beispiel die ganzen Items nochmal auf so einer kleinen Karte drauf. Aber bei Zelda war, glaube ich, in dem Deutschen auch eine Karte und so. Ja, du hattest auch das Mini-Handbook bei Zelda dann später gehabt, was du dann bitte nur aufreißen, wenn du nicht weiter weißt. Kennst du das noch? Das gab es bei US-Sachen auch immer, wo man dann dieses Nintendo Power-Ding noch drin hatte. Ja. Lass uns nochmal kurz über die Launch-Titel gehen und dann können wir schon in die speziellen Sachen rein. Super Mario World, natürlich großartiges Jump'n'Run, und ich glaube für viele auch, ähnlich wie gemeinsam mit Tetris als Gameboy, der essentielle Launch-Titel für eine Konsole, wo du dann gleich sagst, hey, ich hol's mir zusammen und dann habe ich eigentlich das, womit ich schon versorgt bin für die nächste Zeit. Aber auch geil, dass da im großen Teil viele geile Sachen natürlich im Launch-Angebot gewesen, ein bisschen Mittelmaß. F-Zero war persönlich einer meiner Lieblingstitel, da habe ich mich im Rennspielcast auch drüber ausgelassen. Wir haben vorhin über die Grafik oder dort geredet. Das war eben so ein Erlebnis, was du nicht wirklich auf einer anderen Konsole bisher gehabt hast. Von der Flüssigkeit, von, wie hast du es nochmal genannt hier? Flutschigkeit. Ja, das war wirklich was Einzigartiges, was du in einem Konsolenrennspiel bisher noch nicht gesehen hast. Sonst hättest du in die Arcade gehen müssen, in Spielhallen, und ich war nicht so oft im Urlaub in Griechenland. Können wir es ja auch nicht alle leisten, wenn und ich nicht so oft. Da gab es, glaube ich, gab es so ein Mega-Speed-Ding. Kann ich glaube, zur damaligen Zeit, wenn, dann hättest du sowas wie Outrun ist dort in der Spielhalle gewesen. Alles, was du auf dem Mega Drive oder auf dem Master System gesehen hast, sowas Hang-On und Enduro Racer, wie die heißen, die konnten nicht ansatzweise mit der grafischen Qualität von dem Match. So einen futuristischen Super Speed Racer gab es nicht. War großartig, ne? Vor allem nicht nur, dass die Grafik toll war, sondern auch die Spielbarkeit. Ich habe auch sehr, sehr lange Zeit dann dort verbracht, als Rennspielfan auch hier Rekorde zu brechen und immer den Mute City Rekord, dann versucht immer weiter Sekunden da abzubauen. Habe ich später dann mit Mario Kart und mit Stunt Race FX auch gemacht, irgendwann. Und da hat auch das Paket wirklich gestimmt. Von der Grafik, von der Flutschigkeit, von den Strecken, von der Musik. Ne? Mhm. Später ist ja F-Zero mehr in Richtung so Hard Rock gegangen, was ich auch gar nicht schlecht finde. Also auch spannend, aber dieser richtig treibende, pummende Techno-Soundtrack, der mit dabei war. Also F-Zero war schon ein geiles Ding. Ja, das war vor allem schwer. Also es war nicht so ein Spiel wie Mario Kart, war halt auch schon wieder so eigentlich einfach mal durchzuspielen. Aber F-Zero war echt ganz schön schwer. F-Zero ist vor allem dann auch, um da auch gleich sofort, wer im Vorfeld über den Chip dann gejammert hat, eben so ein richtiger Konterpunkt gewesen, wie schnell das Ding irgendwann gewesen ist. Da hast du da nicht 3,5 irgendwas Megahertz daraus gesehen, sondern eigentlich wesentlich mehr. Unter ferner liefen fand ich, klar, natürlich ist es Europa, es muss ein Fußballspiel dabei sein. Super Soccer, da war ich fußballmäßig noch nicht so involviert, da habe ich lieber International Soccer, Micro Pro Soccer auf dem C64 lieber gespielt. Ja, wobei das Super Soccer schon damals nicht schlecht war, das war halt auch so ein bisschen ein Grafikblender, kann man fast sagen. Aber nee, so spielerisch hat mich nicht beeindruckt. Dass man so in das Spielfeld quasi reingelaufen ist, das sah cool aus, aber es war spielerisch tatsächlich nicht so geil. Das gleiche gilt übrigens meiner Meinung nach auch für Super Tennis. Würde ich auch begreiflich. Das gab es ja auch als Launch-Titel, das war auch okay, aber auch nicht, da gab es später deutlich bessere Tennisspiele noch für Super Nintendo. Ich habe als damaliger Sportspielfan auch lange drauf ein bisschen gewartet, bis es endlich mal so ein richtig gutes Fußballspiel für Konsolen gibt. Ne? Mhm. Weil sonst hast du ja immer dann viele unterschiedliche Sachen auf Computern dann gehabt, ob es jetzt sowas wie Microprose Soccer oder Kick-Off, ja, was Kick-Off dann komplett anders ist. Sensible Soccer und die Sachen, die es dann damals gegeben hat. Und beim Super Nintendo kam natürlich später dann auch was, bis die Japaner gemacht haben. Super Soccer ist es nicht gewesen, Super Tennis auch nicht. Vorhin hatten wir kurz angesprochen, der Titel, der gezeigt hat, dass grafisch vielleicht doch nicht alles so ganz im Reinen sein könnte, das Spiel, was dann durch sehr, sehr große Ruckelorgien hauptsächlich aufgefallen ist, Super R-Type. Als der da haben die bei der Umsetzung auch so derbe geschlampt. Also das war ja so ein Automaten-Hit damals schon. Ja. Und dann dachte ich auch zuerst, oh super, R-Type, das kann nur gut sein. Und das war das, was nachher auf der Tauschbörse auch immer verramscht wurde, weil keiner es haben wollte. Das war der erste Ramsch-Titel dann tatsächlich. Ja, das war echt so Tausche, war auf jeden Fall ein schlechtes Ratio. Ja, aber da gab es auch wesentlich bessere Shooter nochmal. Die letzten beiden Titel, die standen jetzt nicht offiziell in der Liste drin, zu den, dass sie beide Launch-Titel gewesen, aber ich kann mich eigentlich sehr, sehr genau daran erinnern, dass ich die direkt zum Launch vom Super Nintendo auch dort gespielt habe. Glaube ich nämlich nicht, ehrlich gesagt. Ja? Super Protector war doch kein Launch-Titel. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich habe es tatsächlich damals recht früh gespielt. Also ich habe die Proforma jetzt dort mitgenommen, weil das sind die ersten beiden Spiele, die ich auf dem Super Nintendo gespielt habe. Pilot Wings und Super Probotector oder Contra 3, glaube ich, heißt es dann. Contra 3 war die originale US- und Japan-Version. Ja. Da ging es schon los praktisch, dass Sachen indiziert werden mussten oder beziehungsweise geändert. Hier in Deutschland waren halt die Menschen, die man in Contra weggeschnetzelt hat, waren Roboter. Arnold Schwarzenegger ist da drauf jetzt gerade, oder? Krass, ne? Aber guck dir mal den anderen Typen an. Das Cover musst du echt auch mal ein Bild dazu machen, wie das Original ist. Ja, hier halt mal. Der ist ja super. Das ist ja fantastisch, das Duckface, was er macht. Das ist ja großartig. Ja, ich glaube, das ist Arnold aus Predator, oder? So die Haltung. Ja, eher City High. Meinst du? Ja. Sieht ein bisschen aus hier wie Colonel Rosette oder wie der Film da heißt, wo die immer das Cover von verlinken. Ja, das haben japanische Entwickler gerne in den 80ern gemacht, dass die Actionfilme aus den USA genommen haben und dort ikonische Bilder und Poster dann nachgetraced haben, also so abgepaust haben und angepasst haben. Für Metal Gear auf dem NES ist, glaube ich, Michael Biehn aus Terminator, einfach ein Screenshot aus dem Film, wo sie Solid Snake drüber gezeichnet haben. Und solche Geschichten. Oder auch sehr gut das Crackdown-Cover auf dem Mega Drive. Na, da sind auch irgendwie, glaube ich, unten so ein Möchtegern Rambo-Verschnitt unten und so eine große Ziege noch oben drüber gebaut mit irgendwelchen UdSSR-Flaggen, die dann noch dazu kommt. Das ist sehr, sehr viel großartiges Zeug. Auch wenn die nicht jetzt direkt, also ich kann mich daran erinnern, dass ich sie sehr früh gespielt habe, deshalb habe ich die Proforma mit reingetan. Ich glaube, also auch wenn ich jetzt hier auf die Schachtel schaue von dem japanischen Ding, das ist ja sicherlich wieder eine ganze Ecke früher gehabt, da steht schon Copyright 92 drauf. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es im April 92 auch in Deutschland schon rauskam. Nee. Glaube ich auch nicht, das war glaube ich auch okay. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die beiden relativ früh gespielt habe, kurz zu Super Probotector. Da finde ich, die einzige Anpassung, die in Deutschland ich als sehr, sehr positiv empfinde, weil in Original ist ja Probotector oder Contra, besser gesagt, damals war ja so ein Run-and-Gun-Shooter von links nach rechts laufen, hoch runter, ein bisschen in 3D auf dem NES gewesen, in zwei Teilen mit zwei Söldnern, die dann im Dschungel dann herumgelaufen sind. Ich überlege gerade, sag mal, hieß das eigentlich auf dem NES, hieß das da auch Contra oder hieß das Greiser? Oder hieß es auf dem Amiga Greiser? Greiser war, glaube ich, dann der Name, der dann den Computerumsetzungen dann gegeben wurde und Contra hieß es in der Spielhalle damals. Mhm. Na, und natürlich, damit man, weswegen auch immer, auf Nummer sicher geht, weil in Deutschland ist man ja anders drauf anscheinend, haben die eben Probotector draus gemacht, was auch ein unendlich zwar dummer, aber auch gleichzeitig cooler Name ist. Ne? Probotector. So. Hört also sich nach Stallone und Schwarzenegger an. Probotector. Und die beiden Hauptcharaktere gegen zwei Roboter ausgetauscht. Und ich finde, ich mag Probotector wesentlich lieber als als dann die originale Contra-Fassung. Was, du magst keine muskelbepackten Typen, die mit Waffen rumrennen? Ein bisschen. Ein bisschen, aber jetzt in dem Fall fand ich die Roboter dementsprechend besser. Und Super Probotector ist auch eins der essentiellen Actionspiele für das Super Nintendo gewesen. Das ist ein Highlight damals. Freunde von mir, die waren immer ganz versessen drauf, bestimmte Spiele auf dem härtesten Modus durchzuspielen. Alter. Und die haben das auf hart durchgespielt, ohne ein Leben zu verlieren, glaube ich. Irgendwann ein Kumpel von mir konnte das auch sehr gut dann spielen. Vor allem musstest du es ja auch, weil in den einfacheren Schwierigkeitsgraden hast du auch nicht das Ende dann wirklich gesehen, weil wenn du easy und normal genommen hast, hat es immer so ein paar Level vorher aufgehört und erst bei hart konntest du dann alles machen. Und ich glaube, Super Probotector war eins, was wirklich alles aus dem Vollen geschafft hat. Technisch hatte es alles drin gehabt, von Mode-7-Effekten, von Explosionen, Sounds und so weiter. Spielerisch unendlich viele geile Ideen. So einer der Gegner war ein riesiger Terminator, den du drumherum kreisen musst im Level und einzeln wegballern musst. Ein anderer Level fand statt, wo du herangehangelt bist an so Raketen, die durch die Luft geflogen sind und du hast währenddessen geballert. So unglaublich schwer. Riesiger gewesen. Ideenreichtum für einen 2D-Run-Gun-Shooter. Das Krasse ist, ich habe das letztes Mal probiert zu spielen wieder und du wirst einmal getroffen, bist tot. Das kann man sich heutzutage halt echt nicht vorstellen. Es gibt keine Energieanzeige. Das ist so unverzeihlich, das Spiel. Vor allem ist es das. Ich weiß gar nicht, ist es das erste Spiel? Ich glaube schon, das erste Spiel, wo ich mich dran erinnere, dass es richtig große, bildschirmfüllende Endgegner gab. Ja. Eines auf jeden Fall eines der frühen. Ich glaube, wenn, dann hättest du vergleichsweise nur sowas wie die Turricans oder sowas auf der anderen Seite, der Computerseite gehabt, aber auf Konsole habe ich sowas nicht mehr gesehen. Ne? Also, oder noch nicht gesehen bis dahin. Gleich am Anfang ja diese riesen Schildkröte oder diese Schildkröte, die aus Gehirnen bestand. Warum auch nicht? Ja, wo du entlang gefahren bist. Es gibt auch eine Menge andere Probotector-Spiele. Ich glaube, im Mega Drive Podcast haben wir über Mega Probotector oder ich glaube nur Contra hieß es dann oder Mega Contra, keine Ahnung, wie die japanische dann hieß. Aber ich finde, die Super Nintendo-Fassung ist für mich doch einen kleinen Tacken besser auf jeden Fall und auch eines meiner Lieblingsspiele. Einige der Level fanden dann auch, ich glaube, jeder zweite Level war Top-Down. Ja, ne? Genau, das war der Mode-7-Effekt dann, wo das genutzt wird, dass du praktisch mit den L- und R-Tasten konntest du dann praktisch den Bildschirm um dich rumdrehen. Du bist immer gerade gelaufen, also von oben gesehen und konntest damit den Bildschirm umdrehen. Da wurde der Mode-7-Effekt in dem Spiel genutzt. In die komplett andere Richtung, was jetzt den Action-Grad angegangen ist, aber ein Spiel, was mich unendlich fasziniert hat und ich auch zu 100% durchgespielt habe mit allen Punkten und allen Medaillen, war Pilotwings. Hui. Tatsächlich gewesen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die sich dann auch richtig super gefreut haben auf die 3DS-Version, um dann enttäuscht nach einer Stunde das Ding auszumachen und sagen, der Zauber war nicht mehr da. Ich glaube, wir haben mal in dem N64-Podcast schon drüber gesprochen, weil mir kommt es jetzt gerade schon, dass du damals gesagt hast, du hast es 100% durchgespielt. Und ich habe, glaube ich, gesagt, ich fand das 3DS-Ding auch nett und ich fand es auch am N64 nett. Und Super Nintendo war auch cool. Ich hatte da aber nie eine Motivation. Mhm. Das war in dem Sinne auch kein richtiges Spiel. Also natürlich war es schon ein Spiel, aber es fehlte so ein bisschen so dieses Überwinden von Hindernissen und das, was man so ein bisschen mit Spielen damals verknüpft hat oder so eine richtige Herausforderung. Es war halt eigentlich sehr einfach und es ging dann darum, sich in einem relativ kleinen Rahmen immer noch weiter zu verbessern und das halt zu perfektionieren. Ich fand es auch entspannend und so. Ich kann aber nie sagen, dass ich jetzt total drauf abgegangen wäre und mich mega gefreut hätte, wieder Pilotwings zu spielen. Also ich würde es schon, in den späteren Level ist es schon recht ansprechend gewesen. Für mich war es immer dieses Gefühl, die Spielewelt, die dort repliziert wurde, weil ich glaube, der 7. Level von 8 oder sowas, dann ist schon langsam angefangen, da sind auf einmal sehr, sehr starke Winde aufgekommen und du hattest gerade so ein Abendrot, was so das Ganze in so ein leichtes Orange dann gehüllt hat, das ganze Meer und alles und diese Stimmung, ganz alleine draußen auf dem Meer zu sein, mit deinem Doppeldecker dann irgendwelche Kunststücke zu vollführen, bis du wieder gelandet bist, ich glaube, die Stimmung hat mich richtig reingesogen. Na, aber es ist auch ein spezieller Fall, glaube ich, einfach, dass du so ein Kunstflieger-Simulationsspiel mit dem kleinen Spielaspekt. Ich fand die auch sehr alibimäßig, die Shooter-Level, die dann da drin waren. Es gab der 4. und der 8. Level waren dann jeweils top-down Helikopter-Shooter. Ne? Und die fand ich immer anstrengend und nervtötend, weil dann musstest du auf eine Insel gehen, wo du von unten ballert wurdest und musst irgendwie in eine Basis gehen und zwei Leute retten. Hat nicht dazu gepasst zu dieser ganzen Stimmung. Warum, jetzt nochmal ganz kurz nebenbei, warum fandest du das 3DS-Spiel nicht gut? Weil einfach das Spielprinzip, glaube ich, diese Faszination, die auch von technischer Natur gewesen ist, die habe ich einfach, nachdem der, oh cool, es ist auch in 3D, dieser Effekt hat sich sehr schnell dann abgebaut. Mhm. Ne? Was wir auch dann vorhin gesagt haben in Richtung, wie begeisterungsfähig man mittlerweile ist, wenn man schon so viel dann durchgemacht hat, spieltechnisch. Glaub, das war und auch das hat mich einfach nicht mehr angemacht. Das war doch auch ein Starttitel in Japan, kann das sein? Weil die beiden waren es, glaube ich. Ja. Pilotwings und Super Mario. Ja, die Sache beiden. Ist nämlich, dass Nintendo mit so Spielen eigentlich, wenn es Launch-Titel sind, ganz gerne immer so ein bisschen so Tech-Kram zeigt. Also deswegen Pilotwings auch jetzt, um den 3D-Effekt besser zu zeigen, eigentlich ist das optimal dafür. Und das war damals halt das Spiel auch um den Mozem-Effekt, weil Mario das ja nicht so extrem nutzt, den Mastmare. Du hättest glaube ich, auch sagen können, natürlich, wenn F-Zero rechtzeitig fertig geworden wäre für den japanischen Markt. Kann auch sein, dass es ein Start, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich glaube, es waren tatsächlich die beiden, weil die Videogames hatte damals auch einen sehr großen Artikel damals zum Super Nintendo Launch. Mhm. Ne, und da gab es eben die beiden als Launch-Titel, Pilotwings und Mario 4 oder Super Mario World, Super Mario 4, plus eben Soul Blader als Zeug, was so in der ersten oder zweiten Woche dann noch dazu gekommen ist. In Sachen Launch hatte ich es ja, glaube ich, auch irgendwann mal schon mal erwähnt. Fast jede Konsole, wenn sie launcht, jedenfalls zu damaligen Zeiten, hatte mal ein Rennspiel mit dabei gehabt, weil eben Rennspiele so die eigentlich das so Vorzeigestück, was die Grafik ist, dann angeht. Ne? Also weil das auch arcade-typisch war, ne? Genau, und dort kannst du eben wirklich dann beeindrucken, was deine Konsole eben dann dort alles anstellen kann. Und es stimmt ja hier auch, technisch war ja F-Zero das Beeindruckendste dann von den Sachen, die dazu gekommen sind. Ob jetzt Pilotwings oder Super Protector gekommen ist, ist ein bisschen müßig in Richtung Launch-Titel, weil dort ist trotzdem immer noch ein schönes, nettes Angebot, was da gewesen ist. Selbst mit nur Super Mario World bist du eigentlich schon ein paar Monate beschäftigt gewesen, im besten Fall, um dort alle Abzweigungen zu finden und die Bonus-Level zu machen und hier die Star World dir anzuschauen. Star Road. Star Road. War es die Star Road Star mit den 8 Leveln? Glaube ich. Habt ihr auch alle die 96 gehabt am Ende in dem Ziel? Ich hab's ja auch gehabt. Dann wurde es blau, glaube ich, die Levelanzeige, ne? Ja, auch sehr motivierend natürlich. Du wusstest eher dann meist durch die Zeitschriften, dass es 96 Level gibt. Und der hat dir genau gezeigt, wie viel, also nicht Level, sondern Level-Ausgänge, die du dann finden kannst und Sachen. Und das ist immer hochgezählt und ach, irgendwo habe ich noch was nicht gefunden. Oh, da ist es noch eine andere Farbe. Da kann ich sagen. Das war schon sehr motivierend. Ja, man wusste ja zumindest die Levels, die diese roten Symbole hatten, dass aus der Karte aus dem Geheimausgang hatten. Es war nicht unmöglich und man hat immer irgendwie einen Anhaltspunkt gehabt, weil es teilweise trotzdem echt schwierig war, auf manche Sachen zu kommen. Weil du fliegen musstest dann in dem Moment und irgendwo, zum Beispiel unter der einen Brücke und da durchfliegen, also praktisch unterm Ziel. Das war halt der mir nachher noch ziemlich lange gefehlt hatte. Das war schon alles gar nicht so einfach. Aber auch geil für die Dauermotivation. Aber vor allen Dingen gab es da noch was zu entdecken. Heutzutage beschweren sich die Leute, dass bei Dark Souls oder so einem nicht erklärt wird, dass es da hingeht und da noch ein Dungeon ist oder da noch irgendwas ist. Und weil die nicht an die Hand genommen werden und denen klar gezeigt wird, ey, bist du sicher, dass du schon aus dem Level gehen willst? Da ist doch noch was. Also ich finde es gerade auch bei so Super Nintendo-Spielen, da gab es noch so viel zu entdecken. Es war noch nicht alles dokumentiert, es war noch nicht alles. Du hast manchmal irgendwelche Sachen gemacht und hast festgestellt, fuck, das geht. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das fehlt mir bei vielen Spielen heutzutage, die auch gerade, wenn ich jetzt so an die Final Fantasy-Dinger denke, auf den Super NES Final Fantasies, was du da teilweise entdeckt hast, während du gespielt hast, einfach nur, weil du viel gespielt hast. Das gibt's jetzt so in der Form gar nicht mehr. Also, weil es auch alles so linear und dir alles haarklein erklärt wird und mit Achievements und so weiter und du weißt genau, wo du hin musst, was du machen musst und so. Das ist auch ein perfektes Beispiel dafür, Zelda, wie es heutzutage sich entwickelt hat, eben auch wenn wir von Homogenisierung der Genres oder sowas gesprochen haben. Da gab es auch zuletzt im Netz so einen schönen Vergleich, wie lang die Tutorial-Zeiten bei Zeldas dann angestiegen sind. Bei Link to the Past bist du nach 2 Minuten im ersten Dungeon gewesen und es wurde parallel innerhalb von 10 Minuten die Steuerung dann beigebracht. Du hast ruckzuck 1000 Sachen gleich. Ja, heute spielst du in Twilight Princess oder auch in Skyward Sword, dort einen kleinen Klacken kürzer, aber auch immer noch sehr langwierig und da bist du teilweise 1,5, 2, 3, 4 Stunden erstmal unterwegs, bevor du überhaupt was machen kannst. Einfach wir wollen nach Möglichkeit keinen abschrecken und da ist ja so viel Überangebot an Spielen, wenn einer da nicht zurechtkommt, dann schmeißt es einfach weg und dann sowas. Also Skyward wird nach Möglichkeit. Sword war die schlimmste Zelda-Eröffnung von allen, finde ich. Nee, fand ich auch nicht. Zu Twilight Princess verglichen, tatsächlich? Nee, das war noch Twilight Princess war viel, viel länger. Also ich mag beide Spiele ganz gerne. Skyward Sword einen Tacken besser als Twilight Princess, aber Twilight Princess war schon sehr, sehr schnarch. Gesundheit. sehr, sehr, sehr, sehr schnarchig, wie es eingestiegen ist. Das hattest du natürlich damals nicht gehabt, dass du einfach fix gleich im Spiel drin bist und dich einfach dadurch konzentrieren kannst, ey, lass mich einfach mal gucken und machen und schauen, was geht. Sowas wie Zelda, sowas wie Final Fantasy VI. Dagegen hast du homogenisierte Sachen heutzutage. In Final Fantasy XIII muss augenscheinlich mit dem Gears of War konkurrieren, also machen wir es relativ ähnlich von der Struktur her, auch wenn es keinerlei Sinn ergibt. Ja, ich habe hier zwar noch Peripherie stehen, aber zu der können wir, glaube ich, später kommen. Ich habe ein paar Spiele rausgeschrieben. Ich denke mal, jeder hat... Ein paar. Naja, ich habe erstmal Sachen, die interessant sind. Wir müssen auch nicht über jedes jetzt hier im Großteil dort quatschen, aber ich glaube, da können wir einige interessante Sachen uns dort rausziehen. Und Marc hat ja auch einiges von den Sachen hier sogar mit dabei. Eventuell gucken wir gelegentlich sogar mal ran, wenn wir dein Zeug hier dann alles angeschlossen haben. Ist auch Aladdin mit dabei? Nee, das mochte ich nie. Nämlich Gregor komischerweise weggelassen auf der Liste. Ja, hätte ich auch weggelassen. Ich sag da auch, Aladdin auf dem Super Nintendo war schlechter als auf dem Mega Drive. Das hat in der Videogames... David Perry zum Trotz. Wie viel hat das gekriegt in der Videogames? 91 auf dem Mega Drive. Das ist doch echt lächerlich, sowas. Und dann, wenn du das heute anguckst, was ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte? Super Mario World. Bestimmt nicht Aladdin. Das holt höchstens noch irgendwie... Naja. Ja, es geht auch nicht um Meilenstein. Es geht aber darum, dass hier auch Sachen stehen wie Shaq Fu oder... Alter, was? Was hast du darauf geschrieben? Diskussionswürdiges Zeug. Nein, die Sache ist, ich hab keine Liste hier der besten Spiele oder die persönlich für jeden gemacht, sondern wo es interessant wäre, drüber zu quatschen. Und tatsächlich, Aladdin war eine meiner persönlichen Enttäuschungen auf dem Super Nintendo, weil ich es nach 2 Stunden durchgespielt hatte. Das ist mein Problem auch. Ich habe mir das gekauft in einem Laden bei uns in der Stadt und dann habe ich es auch an einem Nachmittag durchgespielt. Ich war aber relativ begeistert vom Spiel. Ich war natürlich auch tot traurig, dass ich es durchgespielt hatte. Dann konnte ich es zurückgeben. Was ich mir dann geholt habe, war Jurassic Park. Jurassic Park fand ich gut auf die Super Nintendo. Das war sehr ambitioniert, aber ich glaube, kommen wir später nochmal zu Jurassic Park zurück? Ja. Weil dann sage ich da nochmal was zu, weil eigentlich war es kein Vollflop. Es war aber auch, es hat Elemente gehabt, die aber auch eigentlich sehr daneben gegangen sind. Ich muss dazu natürlich nochmal sagen, vielleicht ist da auch ein bisschen die Indoktrination durch die ganzen Zeitschriften da nochmal mit drin, weil du hast dich ein bisschen von dem Möchtegern-Hype damals, also ich habe mich zumindest anstecken lassen, wenn so ein Aladdin auf dem Mega Drive mehr bekommen hat, dann habe ich mich auch ein bisschen mehr dazu hingezogen gefühlt, prozentmäßig. Mhm. Auch so ein, also spätestens du beginnst dich als Kind dann zu hinterfragen, wenn sowas wie Earthworm Jim, was immer noch ein gutes Spiel ist, dann 95% bekommt. Was war es, Robert Bannert? Das war eigentlich nicht mehr wirklich ein gutes Spiel. Nee. Ehrlich, das kannst du heute nicht mehr das spielen. Das beste Spiel aller Zeiten. Ja, das war halt, das ist halt das Problem, wenn ein Spiel was Neues gebracht hat, dann haben die komplett alles vergessen irgendwie. Weißt du, Aladdin war grafisch und animationstechnisch war das schon das Beste zu seiner Zeit, aber rein vom Spielerischen her war es natürlich kein 90er-Titel. Ja. Und auch Earthworm Jim hatte einen Humor, den es vielleicht so in der Form noch nicht gab und hatte ein paar lustige Einfälle, war aber spielerisch natürlich niemals ein 90%-Titel. Es war ja im Prinzip ein ganz simpler Plattform-Shooter, wenn du so willst. Also genau, und er hatte auch tierisch seine Fehler an manchen, genau, die Optik war schön, der Ideenreichtum war da, aber spielerisch gab es einige Stellen im ersten und im zweiten bei Earth von Jim, die mich auch komplett abgefuckt haben. Da gab es so eine Unterwasser-Sektion in der Gondel, die einfach kompletter Wahnsinn gewesen ist. Relativ früh im Spiel gibt es da Stellen, die einfach spielerisch nicht geil sind, weil sie irgendwie frustrierend und nervig sind. Aber du kannst eine Kuh katapultieren, also 95%. Und einen Kühlschrank konnte man irgendwie auch katapultieren und es gibt komische Krähen, auf die man schießen kann. Damals gab es auch Spiele wie Jam and Earl, die halt auch witzig waren, die haben auch keine 95. Das hat kaum jemand kapiert, aber Toe Jam and Earl, das ist ja ein Roguelike eigentlich gewesen, ne, das Original. Aber ich weiß, mein Onkel hatte sich damals gekauft, weil er hatte einen Mega Drive und ich nicht. War das der sich mal arbeiten lassen hat? Deswegen hat er sich gekauft. Ja. War das der Onkel, der ihn zum Putzen verdonnert hat? Ja. Na, ich habe dafür immerhin 20 Mark bekommen für 4 Stunden Putzerei. 20 Mark? Ja, geil, die anderen 20 Mark bekommen, von denen er sich mal Mega Drive-Spiele gekauft hat, ohne was dafür zu machen. Ach ja, ihr seid alle so verweichlicht. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, Mikami hat damals in der Capcom-Abteilung mitgearbeitet, die Disney-Spiele gemacht haben. Ich weiß auf jeden Fall, er hatte Goof Troop gemacht. Na, das ist ein früher Mikami-Titel tatsächlich gewesen, bevor er zu Resident Evil gegangen ist. Auch ein Spiel, was ich sehr gern gemocht habe. Kann sein, dass er auch bei Aladdin da nochmal seine Finger im Spiel gehabt hat. Wenn es nicht mehr Jump'n'Runs sind wir gerade gewesen und da natürlich, du hast natürlich eines der besten Spiele aller Zeiten mit Super Mario World gehabt und natürlich dann auch, hier hatten wir Super Mario All-Stars, die Super Nintendo Neuauflagen der Super Mario 1, Super Mario 2 The Lost Levels, das Ding, was damals nie rausgekommen ist hier, oder jedenfalls zu der Zeit damals, plus Super Mario 2 USA, was das hier hiesige gewesen ist und was war denn noch da? Da waren 4 Spiele ursprünglich drin, oder? Oder war Mario, waren es die 3 und später kam noch Mario World in der Spezialauflage. Genau, das gibt es nur in den USA. Nee, in Europa auch. Gibt es auch eine EU-Fassung von. Ja. Ah, du weißt noch nicht, ob es hier jemals gibt. Hier nicht. Ich dachte mal, das wäre ein ROM-Fix gewesen oder so. In Japan ist es nicht rausgekommen. Deswegen. Ja, also ich habe es auch nie nachgeschaut gesehen, vorhin. Ja. Und da habe ich gesehen, es gab eine US- und eine EU-Fassung davon. Vielleicht war das eins von diesen diese roten Players-Choice-Packungen, die es später gegeben hat, ne? Dass sie es dann irgendwann mal dort mit verbaut haben. Also Mario-technisch warst du schon sehr gut versorgt. Ich habe Mario aus das auch sehr, sehr gern gemacht. Ich habe es mir dann gekauft. Anfang 94 ist es rausgekommen, in der Woche, wo Kurt Cobain gestorben ist. Großartig. Okay. Habe ich also mich trösten können mit Mario. Und ich glaube, einige Leute mögen Mario aus das nicht, weil es die Sprungmechanik leicht verändert hat vom allerersten Mario. Ne, irgendwie der streift jetzt anders von den Blöcken ab, habe ich mir sagen lassen, wenn er dort springt. Und dementsprechend da darf man seine Kinder, wenn man welche hat, nicht All-Star spielen lassen, weil dann spielen die nicht das richtige Mario. Also aufpassen. Hardcore-Nerds. Jump'n'Run-mäßig war das Super Nintendo aber auch sehr gut aufgestellt. Ich habe hier reingeworfen mal ActRaiser, auch wenn das eigentlich nur ein halbes Jump'n'Run gewesen ist, zumindest der erste Teil. Der zweite war ja so mehr so ein richtiges Jump'n'Run und dann Hardcore, aber ActRaiser auch einer meiner persönlichen Favoriten, Geheimtipps, die ich auch erst durch einen Videothekenbesuch dann kennengelernt habe, wo ich es einfach mitgenommen habe und du statt einem normalen Jump'n'Run einen Jump'n'Run-Strategiespiel-Hybriden bekommen hast. No? Also Ede, du hast gespielt? Ich habe es gespielt, allerdings ist die Erinnerung fast verblasst. Ich weiß noch, dass es halt auch diesen Mode 7 SimCity-mäßigen Modus irgendwie gab. Ich weiß aber auch überhaupt nicht mehr, wie der funktioniert. Und ich weiß, dass die Grafik damals extraordinär gut war. Die war schon sehr, sehr gut. Für so einen Side-Scroller. Und ich glaube, bei ActRaiser 2 war sie sogar noch geiler. Ja. Und da haben sie, glaube ich, dieses Echtzeit-Strategie-Element oder dieses Strategie-Element haben sie rausgenommen. Mhm. Weil das wohl auch nicht alle verstanden haben oder so. Ich weiß, dass mich das damals voll motiviert hat, mir auch Spaß gemacht hat. Wie war denn das? Man konnte irgendwelche Punkte freispielen, die man dann da investiert hat? Du bist ein Gott gewesen, der sozusagen, bevor du in den nächsten Level kannst, musstest du den Wünschen der Bewohner, du hast mit so einer Oberwelt-Map, dann bist du sozusagen hin und her gegangen und konntest den Wünschen der Bewohner entsprechen, die dann so als kleine Figuren zu dir gebetet haben, dann sagen, okay, ey, du, da kommen Monster aus diesem Teil, bitte vernichte sie mit Feuer oder irgendwie, du musst es taktisch da auf jeden Fall Ressourcen verschieben und machen, bis du das endlich so hingebogen hast, dass du dann Zugang zum Level bekommen hast. Also genau die exakten mechanischen Abläufe weiß ich auch nicht mehr, aber auf jeden Fall hast du dann einen sehr guten Mix gehabt zwischen Taktieren und ist das sogar Echtzeit gewesen? Ich glaube ja, ne? Dass du dann da teilweise so Echtzeitbewegungen... Das war doch von Enix, ne? Es war von Enix gewesen, genau. Eins der einzigen Spiele, die von Yuzo Koshiro, den eigentlich Mega Drive-Komponisten, die auf dem Super Nintendo vertont waren, da kam auch, also viele mögen immer noch die echt hervorragende ActRaiser-Musik, die werde ich auch bei Zeiten hier nochmal einspielen. Coole Voice-Samples gab, ich weiß noch, dieses Sample, wenn man getroffen wird und so, das waren so Sachen, die einfach so ikonisch waren, auch die Musik war echt richtig gut. Sagen Sie, ich habe sehr, sehr viele Super Nintendo-Spiele später über Videotheken dann eben kennengelernt, bis ich dann über meinen Onkel und später mir selbst dann aus der Videothek Spiele ausleihen konnte. Hast du da geputzt oder was? Leider nicht. Ich habe natürlich aber, um mir die 10er-Karte leisten zu können, wo man dann günstig dann 10 Spiele nacheinander ausleihen kann, muss ich dann auch arbeiten. Eigentlich habe ich viel zu... Ich wurde, glaube ich, ausgenutzt. Oder? Das ist ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen traurig, seitdem aber... Seitdem hat sich nichts geändert. ActRaiser war eben eins dieser Spiele, wo ich dann versucht habe, das Maximum an Spielzeit daraus zu bekommen, wo ich die dann Samstag früh aus der Videothek ausgeliehen habe und Sonntag ist ja zu. Das heißt, kannst einen Tag länger behalten für den gleichen Preis und kannst dann erst Montagabend zurückbringen. Das heißt, also, ich musste dann Spiele darauf hindenken, okay, schaffe ich die an einem Wochenende und im besten Fall nach der Schule noch am Montag, bis dann abends die Videothek zumacht. Und ActRaiser glaube ich, zwei oder dreimal tatsächlich ausgeliehen, noch zwei oder dreimal durchgespielt. Mhm. Ne, was mich dann auch damals so motiviert hat. Der zweite weniger, der war eben ohne die Sachen und hatte geile Grafik, war aber auch super, super, super schwer. Ja, ich fand, wobei der erste auch schon nicht so einfach war. Und ich finde, ein kleiner Haken bei beiden Teilen ist in den Action-Sequenzen, die ja der komplette zweite Teil sind, dass es immer so ein bisschen steif sich angefühlt hat. Es war nicht so ganz super dynamisch. Das stimmt, das Spiel, ja. Die Figur hat sich ein bisschen langsam bewegt und so. Und es hat auch so, glaube ich, so, wenn man so getroffen wurde, dann wurde man auch immer so doof so ein Stück zurückgeworfen, so ähnlich wie bei Castlevania, das auch immer war. Und das war nicht das allersmootheste Actionspiel der Welt, aber es war trotzdem cool. Also gerade der erste hat halt von dieser Mischung gelebt, die es ansonsten halt in keinem anderen Spiel auf dem Super Nintendo, wahrscheinlich auch auf keinem anderen System irgendwie gab. Ja. Der zweite war dann so ein reines MeToo-Actionspiel leider. Ja, ich weiß auch nicht, was da verschütt gegangen ist. Vielleicht waren die Verkaufszahlen irgendwo nicht da. Also technisch haben sie sich auf jeden Fall gesteigert zum zweiten Teil. Spielerisch war es eben hauptsächlich schwer und damit die Leute auch schön was lange vom Spiel haben. No? Ich habe mir noch eine Handvoll Sachen hier aufgeschrieben. Ich will nicht lange über Bubsy reden. Das war einer meiner Fehlgriffe als Bubsy the Bobcat. Ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Ich habe es auch gehabt. Das Beste an Bubsy war, wenn du ihn lange Zeit hast stehen lassen, hat er halt so verschiedene Animationen gemacht, so nach dem Motto, ey, zock mal wieder. Hatten ja viele Spiele dann irgendwann so, du hast das Joypad weggelegt und dann haben die Charaktere nach einer Minute oder so angefangen, große Augen zu kriegen. Und bei Bubsy hat Jojo gemacht mit seinem... Bubsy hat an den Screen geklopft. Klock, klock. Und das fand ich immer super. Das war das Beste an dem Spiel. Das Spiel war, selber war scheiße und du hast einfach nur hingestellt, damit Bubsy einmal an die Mattscheibe klopft. Ja, aus dieser ganzen Flut an Maskottchen-Jump'n'Runs eben eines, auch wieder so ein MeToo-Titel, wie man da eben so schön dann gesagt hätte. Aber auch zu Weihnachten hätte ich mir, glaube ich, lieber was anderes wünschen sollen als das denn hier. Ich habe hier nochmal mitgenommen, hatte jemand mal Blackthorn gespielt? Ja, habe ich, durchgespielt. Tatsächlich? Ja, es war so eine Art auf düster getrimmter Prince Flashback. Of Persia-Verschnitt mit einer Shotgun dabei. Mhm. Und mit einer Deckungsmechanik, wo man sich an die Wand drücken konnte. Ja, das war geil. Und das war von Silicon Synapse, die später dann Blizzard wurden. Mhm. Das war so eins ihrer Frühwerke zusammen mit Rock'n'Roll Racing und sie haben noch irgendein Spiel gemacht in der Zeit. Was war denn das dritte? Lost Vikings? Das hieß doch irgendwie anders noch. Von Interplay sind die Sachen hier gekommen. Black Hawk hieß das hier. Genau, je nachdem, ob es in den USA oder hier gespielt. Ich habe es leider auch erst After the Fact dann spielen können, weil ich bin ein Riesenfan. Das war geil. Das kannst du heute noch cool spielen, weil das so ein Spielprinzip ist, was irgendwie, ja, weiß ich nicht, immer noch funktioniert. Das ist halt so ein bisschen wie Flashback. Oder Flashback ist eins meiner Lieblingsspiele oder damals Odyssey, gewesen. Die sind ja alle so in der gleichen Anlage mit einem anderen Setting und bei Blackthorn war halt diese Schrotflinte war so geil, wie die Gegner weghauen. Bam, du hast einen Gegner weggeschoben. Also das war schon cool, die Animationen, weil wie bei diesen Flashback-Spielen, die sind halt immer sehr spektakulär gewesen. Das hat schon Bock gemacht, ey. Mhm. Und also Puzzle-Adventure-mäßig eben, wie die Level dort aufgebaut waren. So, also ich hab da auch schon Bock auf solche Sachen gehabt. Gut. Das habe ich sogar, das gibt's wie alle Spiele von den dreien, die ich genannt habe, von Silicon Synapse auch als GBA-Remake und ist auch da ganz gut. Habe ich zu Hause noch. Relativ früh zum, auch nicht ganz beim Launch, aber recht nah dran, war Super Castlevania 4 gewesen. Haben wir, ich glaube, der Castlevania-Cast ist schon Ewigkeiten her, Ede, oder? Wo wir uns da zusammengesetzt haben. Ist aber ja auch ein. Leider scheiße. Es ist nicht das beste Spiel, kann ich leider auch nicht sagen. Ich fand's ganz okay. Also ich fand's jetzt auch nicht so super duper. Ich fand das Mega Drive-Spiel war auch in Ordnung damals gewesen, aber so die ganzen Highlights sind ein bisschen. Bloodlines oder welches? Bloodlines, ja. Musikalisch finde ich beide sehr cool. Ne? Mhm. Also so richtig das Simons-Theme, glaube ich, was man als erstes im ersten Level dann hört, das war inklusive digitalisierter hier Fledermäuse, die herumfliegen und alles drum und dran. Es hatte schon eine sehr coole Atmosphäre, aber spielerisch ist es irgendwann, glaube ich, nachher ein bisschen ja nicht so berauschend gewesen und hat sich in so Mode-7-Spielereien geflüchtet. Hauptsache... Wo der Tunnel dreht, meinst du? Genau, so, wo sich deine Welt dann 3D gedreht hat als Tunnel und du dann da durchgelaufen bist und du musst dich dann festhakeln, um da Löcher zu überwinden und alles drum und dran. War ein nettes Spiel, jetzt kein Ultra-Highlight, ein bisschen schlechter sogar noch gewesen, Vampire's Kiss, das hatten wir auch nochmal angeführt. Ne? Gab es das hier überhaupt? Das gab es hier tatsächlich. Das ist sau wertvoll. Mittlerweile auch selten. Ich muss mal bei eBay gucken, das geht für Mordspreise. Ja, ich hatte mich damals, welches ist denn das sowas in Japan gewesen? Das ist die Billow-Version von Rondo of Blood. Ja, Rondo of Blood war doch nur für der PC Engine, oder? Ja, genau, aber ich glaube, in Japan hieß es dann Dracula X, wenn ich mich nicht irre. Es war eine Super Nintendo-Umsetzung von Rondo of Blood, von dem PC Engine-Teil, aber eben mit dem Intro rausgeschnitten und die Levels neu designt und so weiter und so fort und um einige schlechter als das PC Engine-Original dort gewesen. Okay. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert damals, ich hätte es auch für 40 Mark mitnehmen können im Laden, habe es dann aber liegen gelassen, aus welchem Grund auch immer. Spielerisch hat es mich weniger geärgert, aber ich glaube, es wäre eine nette Sache gewesen. Sammlungmäßig, ja. Ja, so wie zum Beispiel, also es ist so einer der Titel wie Street Fighter Alpha 2 gibt es ja auch für das Super Nintendo und das ist zum Beispiel so, wo ich mir gedacht habe, das geht technisch eigentlich gar nicht und geht auch eigentlich vom Spiel. Das einzige Super Nintendo-Spiel mit Ladezeiten. Ja. Wo es tatsächlich ein Now-Loading-Screen fast mäßig ist. Wenn du das Spiel angefangen hast, musst du dann jeweils 6 Sekunden warten für jeden Kämpfer, damit er geladen wird. Genau. Dann dort gewesen. Da kurz, weil es später nicht mehr auf dem Zettel steht, auch so ein Spiel, was eigentlich nicht ging auf dem Super Nintendo, was es dann gab, war Doom. Das darf man jetzt offiziell thematisieren. Das darf man jetzt ja offiziell thematisieren. Hat es jemand gehabt? Ich mir das also, die SNES-Fassung leider nicht. Ja, Wolfenstein habe ich gespielt damals. Das ist indiziert. Ja, aber du sagst ja auch nicht, ob es gut gewesen ist oder nicht. Deshalb reden wir auch nicht über Wolfenstein. Also Doom, unabhängig davon, war nicht so gut. Es war, irgendwie war das eine kuriose Sache, das mal zu sehen, dass es auf so einer Konsole läuft. Aber es war halt sehr spärlich texturiert bis gar nicht und lief auch keine mit sehr Decke wenigen und kein Frames. Boden oder so, ne? Weiß ich gar nicht mehr genau, aber es sah wirklich furchtbar aus. Der Sound war ganz okay, aber das war auch das Beste, was man über das Spiel sagen konnte. Es ist eigentlich fast unspielbar gewesen von der Framerate her. Ich habe dazu was gelesen. Es ist ja gerade das Jubiläum der Wolfenstein-Reihe. Ohne da wertend was drüber zu sagen, aber ich glaube 25 Jahre momentan. Und da hat tatsächlich John Carmack etwas über den ganzen Werdegang von It zuletzt dann gesagt in so einem so 25-Minuten-Video, wo er über alle Spiele redet. Und dort tatsächlich hieß es zur Doom-Version vom Super Nintendo, die wurde so quasi aufgehalst, dass die damit gemacht haben. Die waren so unzufrieden damit, mit dem Spiel, wie es geworden ist auf dem Super Nintendo, dass sie die Engine kurzerhand for free an andere Entwickler weitergegeben haben, die Super NOAH 3D Arc draus gemacht haben. Es gibt ja so einen Doom-Klon, wo aber eben alles sozusagen ausgetauscht wurde. Ich glaube, es erinnert mehr an Wolfenstein natürlich als an Doom, aber die Engine wurde weitergegeben, dass da Noah, der auf seinem Schiff dann mit einer Schleuder dann Tiere abschießt. Ziegen und sowas. Warum, warum schießt er die ab? Haben sie Tollwut bekommen? Ich weiß es nicht. Guck dir mal, vielleicht dürfen ja nur zwei und er hatte mehr dann geholt und er musste das Überangebot dann das dort musst weghauen. Das musst du verlinken unbedingt, das ist wirklich... Ja, Super NOAH 3D Arc ist großartig. Also ist auch eine nette Anekdote, aber ich glaube, niemand sollte Doom tatsächlich auf dem Super Nintendo spielen müssen. Da gibt es etliche wesentlich bessere. Gegen was hast du das denn getauscht, Fabian, nachdem deine Tauschsachen nicht so gut waren? Ja, die Tauschsachen, das war ja dann erst zum Ende hin, wo ich dringend Geld brauchte, um die PlayStation zu finanzieren. 5 Spiele gegen ein PlayStation-Spiel. Ich muss es später, ich muss mich noch mental darauf vorbereiten und die Tränen vorher noch runterstucken, das erzähle ich jetzt noch nicht. Ja. Du hast wenigstens auch Doom gespielt, Ede, im Netzwerk schön mit anderen im PC, so wie wir. Ey, da kann ich richtig was erzählen. Doom hat meine Online-Gaming-Karriere quasi gestartet, weil ich das tatsächlich nicht nur im Netzwerk, sondern schon mit meinem ersten Modem damals, mit 14-4er-Modem, glaube ich, in so einer Online-Liste, die über Mailboxen, so Bulletin Board Systems, ich glaube, die kennt heutzutage keiner mehr, was BTX das ist. BTX Datex J. Ja, so oder Vorgänger. Ja, geil. Vorgänger vom Internet quasi, wo man schon chatten konnte und mailen konnte und so. Da habe ich schon in Doom-Ranglistenspielen mitgemacht, Doom 2 dann eigentlich aber erst. Ich war der mega Doom-Fan. Ey, jetzt kann man es ja sagen. Also ich liebe jetzt dieses Jetzt kann man Spiel. Sagen, ja. Ich habe mir auch jetzt so nochmal das Remake so für die Xbox 360 habe ich mir auch nochmal runtergeladen und ich finde es immer noch macht immer noch Spaß. Ist geil. Zu 4 Leuten macht einfach Spaß. Können mir erzählen, was ihr wollt. Eben sehr, sehr schönes Stück, nur nicht auf dem Super Nintendo. Donkey Kong Country haben wir uns im Donkey Kong Cast ausgelassen. Möchte jetzt hier Marc und Ede noch was dazu sagen zu Donkey Kong Country? Ich hasse das, ich mochte das nie auf dem Super Nintendo. Das habe ich glaube ich schon mal bei die Tür. Ja. Ich fand halt, das war Style over Substance. Das hat sich nicht gut gespielt. Ey, das war Eye Candy und langweilige Fäser, Fässer-Buttonbuscherei. Was sagt ihr jetzt in eurer abgewichsten Videospielredakteursart, nachdem ihr 10 Jahre diesen Job macht? Also, ob ihr damals da gesessen hättet, hätte gesagt, oh, das hat jetzt aber nicht gespielt hier von Super Mario World. Das heißt, ich habe damals jedes Spiel gezockt, das sagt doch gar nichts aus. Nee, aber du hast schon recht. Also war doch objektiv, kann man noch nicht sagen, dass es schlecht war. Es war technisch sehr schön gemacht. Es war Meilen hinter den Super Mario-Spielen. Ja, okay, das ist doch okay, aber es war trotzdem ein sehr gutes Jump'n'Run, was besser war als 90% aller Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo, wahrscheinlich besser als 100% aller Jump'n'Runs, die es auf dem Mega Drive gab, um jetzt noch einen unnötigen Diss in diesen Satz aufzubauen. Hau rein, Mann. Also es tut mir leid, aber Jump'n'Runs waren sehr geil auf dem Mega Drive. Ja, es war doch auch nur ein Spaß. Sag nichts gegen jeder, der sagt, dass Donkey Kong Country kein gutes Spiel ist. Das ist wirklich ein Schwachsinn. Genau, lass uns darauf einigen. Ich habe gesagt, dass es kein gutes Spiel ist. Ich habe gesagt, dass es mir nicht gefallen hat. Nee, hast du nicht gesagt. Doch, Marc hat es gesagt. Machst du bitte so einen schlechten Zurückspuleffekt, Gregor, im Podcast? Dann hören wir uns das nochmal an. Nein, ich tausche einfach jedes Mal, wo ihr Donkey Kong Country sagt, durch Rollo to the Rescue aus. Dann ist die Diskussion viel geiler. War das mit dem Elefanten? Und das war das mit den Bremer Stadtmusikanten, ja, auf dem Mega Drive gewesen. Nein, also ich verstehe den Punkt schon. Also, das hatte halt auch eine tolle Grafik und so, aber ich konnte mich mit dem. Es war mir nicht präzise genug, das Spiel, komischerweise. Also, ich fand's. Du fandst auch Donkey Kong Country Returns nicht gut. Das fand ich zu schwer und zu viel Trial and Error. Das sind deine Reflexe aber auch nicht mehr. Ja, ich bin zu alt, ich weiß. War damals schon. Und ich lasse mir nicht vergessen. Retrospektiv Weihnachten 94 von euch kaputt machen. Nein, das machen wir ja auch hier nicht. Das machen wir ja auch hier nicht. Aufwachen. Ja, wahrscheinlich. Außerdem, also ganz, ganz, ganz viele Zuhörer heulen ja jetzt weil wir ihr Lieblingsspiel hier und da immer wieder mal abgekanzelt haben. Gab es eigentlich Kingdom Hearts auch schon für Super NES, Gregor? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das von Jim haben wir schon bequatscht. Flashback haben wir im Zusammenhang mit Black Swan erwähnt. Eines meiner super Lieblingsspiele damals gewesen. Fand ich ja Another World immer noch irgendwie cooler. Nee. Also Another World ist schon cool und sowas, aber spielerisch kommt es echt nicht an Flashback ran. Die Grafik Welt irgendwie interessanter. Also Another World war eben stilistisch wirklich ein echt cooles, sehr außergewöhnliches Spiel gewesen, aber auch eben komplett Trial and Error, was du dann auch, wenn du dann gewusst hast, wie du das machen kannst, so ein Jump'n'Run mit quasi Quicktime-Events, die du dann alle, wo die Knöpfe nur nicht angezeigt werden, auch in ein paar Minuten durchspielen kannst, wenn du es machen kannst, aber Flashback war eben dann da dran gewesen, nur eben so auf Prince of Persia mäßig mit einer futuristischen Story und auch eben so Action-Adventure-Elementen, die dabei gewesen sind. Auch Delphine Software, glaube ich, hat es gemacht. Ne? Wie heißt sowas. Der Typ nochmal? Eric Chahi das, der Another World und dann später das gemacht hat. Es gibt auch eine ganz, ganz schlechte PlayStation 1-Fortsetzung, Fade to Black, glaube ich, hieß sie dann. 3D, einer der frühen Titel, wo man nicht wusste, wie man in 3D steuern kann mit dem Steuerkreuz. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimmes gewesen. Ich habe hier nochmal reingeworfen, einer Titel, der mir immer ein bisschen entgangen ist, aber sehr oft auf Listen auftaucht und den ich auch gern gespielt habe, Hagane. Oder? Ich habe, glaube ich, damals im kindlichen Unmut dann so Hagane gesagt, wie... Hätte ich auch jetzt vermutet. Von wem war das denn nochmal? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer der Entwickler war, ich habe es auch damals... Aber das war damals das Interessante Taito? Daran, was sie vorgemacht haben. War es Saito? Taito. War es Taito? Ja. Es war auf jeden Fall ein Strider-Klon für das Super Nintendo. Ja, genau. Und er hat auch relativ passable Wertungen, glaube ich, damals. Gab es das auch in Deutschland offiziell? Das gab es in Deutschland, ja. Auch einer der... Hagane. Irgendwann wurde sehr viel für 40 Mark rausgehauen in den Kauf, also da habe ich mich mit solchen Sachen Hudson war es tatsächlich. Also, da kann man ja eigentlich was ganz Gutes daraus erwarten. Hudson war ja früher zumindest. Bomberman und Adventure Island und alles, was du drum hast. Also sowas wie Hagane oder Operation Logic Bomb, wer das mal gespielt hat, so ein Top-Down-Action-Adventure, habe ich gerne mal mitgenommen. Ein Spiel, was mich gehypt und dann enttäuscht hat, Kid Klown in Crazy Chase. 90% in der... Ich fand's lustig. Es war lustig, es war nicht 90% lustig. Nö, es war ein bisschen frustrierend, ein bisschen anstrengend, aber es war nett. Es war so ein isometrisches Clown-Spiel, wo man quasi von oben links nach unten rechts läuft genau. und wird die ganze Zeit mit Fallen attackiert und sah aber hübsch aus und hat nette Musik gehabt, aber es war... Ja, muss ich vorstellen, hier genau wie bei Indiana Jones im Film, wenn der Ball hinter dir hinterherrollt, das aber als komplettes Spiel. Ne? Und dass du durch eine ganze Stadt laufen musst. Es war spaßig, es war sauschwer irgendwann mal. Es war nicht sehr abwechslungsreich, weil man eigentlich im Grunde genommen immer nur auf der Flucht war vor irgendwelchen Sachen oder irgendwie was ausweichen musste. Das war schon relativ beschränkt. Das hatte ich als Raubkopie. Das ist ja auch deine, wie ist die, Download Station? Nee, das... Ich hatte so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Disk Power. So eine Kopierstation, die für Mega Drive und Super NES gleichzeitig war. Und mit so kleinen Disketten halt. Ja, also konntest du auf die Disketten, haben da mehrere Spiele drauf gepasst oder brauchst du ein Spiel pro Diskette? Ein Spiel war pro Diskette. So eine richtige Diskettenbox dann wie früher. Ja, genau. Es war wie beim Amiga oder C64, nur mit Super NES Spielen und Mega Drive Spielen. Aber das waren halt, ich habe die auch gekauft mit dieser Diskettenbox. Und da waren halt so viele Spiele dabei, auch japanische Sachen und so, die man kaum, teilweise gute Sachen wie Alundra oder so, die man gar nicht, nicht Alundra, wie hießen es, und Square Enix, Alkahest. Alkahest mit dem Blitzen und sowas genau, oben auf also dem Berg. Es gab so richtige Perlen da, die niemals in Deutschland oder in den USA erschienen sind. Die hättest du hier auch eh nirgendwo zu kaufen gehabt. Hier höchstens auf der Videospielbörse. Nur deshalb habe ich das gemacht und Kid Clown in Crazy Chase war halt auch dabei und deshalb. Ja, für mehr als für 40 Mark hätte ich es mir persönlich damals auch nicht gekauft. Kirby haben wir zu Genüge abgehandelt. Sehr, sehr geil gewesen, auch der beste Teil der Serie bis dato. Legend of Mystical Ninja. Goemon. Super, ja. Goemon, ja. Auch wieder einer dieser Hybriden, wo es eben nicht nur Jump'n'Run war, sondern Jump'n'Run 2D-Levels gemixt mit so rollenspielmäßigen Stadtleveln. Ein bisschen, wer kennt damals noch dieses River City Ransom auf dem NES oder hierzulande hieß es Street Gangs, glaube ich, für das NES, wo du dann am Beat'em'up hattest mit so Rollenspielelementen, dass du in so Häuser reingehen kannst und Items kaufen kannst. Und es war quasi so ein bisschen Rollenspiel-Action-Adventure gemischt mit Jump'n'Run, alles in so einer überverrückten Japano-Verballhornung inklusive, wo man, glaube ich, dann als Kiddie erstmals diesen Ultra-Japano-Stil kennengelernt hat, wie so ganz komische Gegner dann diese springenden Regenschirme mit den Augen und was auch immer so für komische Scheiß gewesen. Die Fische, die da rumhüpfen. Und auch komische Fratzen, wenn die sich gefreut haben und so. Es war alles so überbordend euphorisch. Welches Spiel? Legend of Mystical Ninja. Oh. Schön, ne? Das war geil. Das war sehr gut. Vor allen Dingen, da gab es ja diese kleinen Zelte, wo du dann reingehen konntest und noch so Minigames konntest, glaube ich, Gradius und so. Das war das Geilste. Ich habe mich das so gefreut, richtig krass. Den ersten Level von Gradius in Super Nintendo Qualität spielen können. Stimmt. Ja. Da gab es so viel Kleinkram zu entdecken in den Spielen, die waren so liebevoll. Das hat mich dann, das haben die später nochmal, hat mich das in Shenmue, hat mich so ein bisschen an Legend of Mystical Ninja erinnert. Es hatte gefühlsmäßig was davon. So von der Art und Weise. Ja. Es gibt noch, glaube ich, 3 Milliarden andere Spiele, die aber nicht dann in Europa gekommen sind. Auf dem N64 hatten wir, glaube ich, darüber gequatscht. 2 N64-Spiele von Mystical Ninja, die es hier gegeben hat. Plus das PS2-Spiel, was an dem Working Designs dann eingegangen ist, was sie dann leider nicht mehr rausbringen konnten. Magical Quest, das waren die Mickey Mouse Spiele. Das war für mich voll schlimm. Also ich war damals immer, das war der einzige Titel, wo ich wirklich neidisch war, diese Mickey Mouse Spiele hier, wie heißt denn das noch? Auf dem Mega Drive. Castle of Illusion. Und das war, dachte ich so, oh, jetzt kommt endlich mal so ein Mickey Mouse Spiel raus für Super Nintendo. Auch so mit Verkleidung, dass er irgendwie als Feuerwehrmann durch die Gegend läuft. Und, aber das war dann... Übrigens ein Jump'n'Run auf Mega Drive, das besser ist schon mal als Donkey Kong Country. Das Castle of Illusion. Es war auch eine satirische Überhöhung, Eddie, aber das erkläre ich dir vielleicht nach dem Podcast nochmal, was das ist. Ich wusste gar nicht, dass du das beherrschst. Es gibt aber auch wenig, was so gut ist wie Castle of Illusion. Ja, ey, deswegen, ich sagen. Und da war ich wirklich immer neidisch drauf. Also das. Ja, die Sache ist es, Capcom hat zu NES-Zeit natürlich sehr viel mit Disney gemacht und da auch echt sehr gute Sachen abgeliefert. Goof Troop natürlich später, aber sowas wie Chip und Chap oder Chip und Dale hieß es dann hier oder die DuckTales-Spiele, die waren alle cool gewesen auf dem NES, nur als es dann in die 16-Bit-Ära gegangen ist, hat Capcom weiter auf dem Super Disney-Lizenz gehabt und Sega hat selbst die Spiele auf dem Mega Drive gemacht und ich fand immer, dass die Mega Drive Sachen, die von Sega selbst gemacht wurden, da konnte eben das Super Nintendo Zeug irgendwie nicht wirklich mithalten. Magical Stimmt. Quest war nett, ja. Aladdin eben auch, was wir vorhin haben, war auch nett, auch wenn das nicht zu den Sega Sachen gehört, aber sowas wie Castle of Illusion, Quackshot hier und solche Geschichten konnten nicht damit konkurrieren. Auch die Lucky Dime Cape auf dem Master-System und solches Zeug. Ich finde, nett ist da wirklich die perfekte Beschreibung. Ich muss sagen, Aladdin finde ich besser, weil es noch ein bisschen dynamischer war und so, aber die Magical Quest, da gab es ja, glaube ich, dann noch 2 und 3. Da gab es dann noch Minimaus war irgendwann dabei und dann gab es noch einen Teil. Die waren so kreuzbieder und so unglaublich. Langsam waren die vor allem. Ja, die waren so lahm und nett so, und lieb. Schaust also, du hier, okay, Mickey hat mit einem Zaubervorhang dann noch irgendwas gemacht und dann Kürbisse gezaubert, irgendwie sowas komisches, ne? Da hatte ich auch nicht wirkliche Böcke dann später da drauf gehabt. Also man konnte die schon spielen, aber sie waren halt so, der Adrenalinausstoß hat sich schon so Richtung -7 bewegt. Capcom hat dafür ordentlich wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt. Die Mega Man X-Spiele, die es für Super Nintendo gegeben hat. Vor allem spielbar und nicht so, also das Mega Man X, das erste war auf jeden Fall einfacher, dass man sich da auch mal so als Nicht-Mega Man-Crack da rantrauen konnte. Ja, ich als Nicht-NES-Kind habe natürlich nur hier und da mal Mega Man-Spiele da gespielt und ich war nie wirklich so ein großer Fan auf dem NES von den Sachen. Ich habe die zwei gern gespielt, aber die waren eben auch primär dann später alle 6 Teile, die es fürs NES gegeben hat, dafür gedacht, dass es sackschwer gewesen ist. Ich habe Mega Man 2 durchgezockt. Wollte ich nur mal einladen. Sehr gut, sehr gut. Ich würde das heutzutage, glaube ich, nur... Mach nochmal den Applaus, bitte. Achso, oder meinst du das? Den. Ich würde das heutzutage, glaube ich, nur schaffen, wenn ich mir 5 Wochen Urlaub nehme und sonst nichts mache. Mega Man 2. Ich fand Mega Man X, oder nee, X ist ja nicht 10. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch Mega Man 10. Kann man also nicht sagen, dass es dann die Reihe dann zusätzlich ist. Hat die nicht nur eben so auf Schwierigkeitsgrad gesetzt, sondern alles nochmal vermengt mit ein bisschen Rollenspielelementen, die dazugekommen sind. Und Mega Man konnte ein Hadouken machen von Ryu, wenn du dann alles so richtig geschafft hast. Es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Es gibt x-fach Abhandlungen im Netz, die sagen, warum Mega Man X eines der besten Super Nintendo-Spiele oder eines der besten Spiele überhaupt ist. Ich glaube, die können auch legitim dann ihre Behauptung, glaube ich, so aufstellen, weil das ist schon ein geiles Ding gewesen. Das erste vor allem. Die sind auch relativ beliebt übrigens und wenn man diese verpackt und mit Anleitung kaufen will, auch relativ teuer. Ich glaube, ja, 2 und 3. Genau, ich habe X2 irgendwann, als ich alte Super Nintendo-Spiele dann mal verkauft habe, habe ich mich auch nicht vorher direkt informiert, was die kosten und die dann bei eBay eingestellt. Mich dann gewundert, ich habe Mega Man X2, glaube ich, für 90 Mark irgendwo nach Frankreich verkauft. Damals. Oder 90 Euro können es sogar schon gewesen sein. Also es sind wirklich beliebte Sachen, die, ich weiß nicht, ob es sie auf Visual Console gibt mittlerweile oder nicht. Kann durchaus sein, den ersten zumindest. Aber es gibt diverse, glaube ich, Neuauflagen. Es gibt es auf jeden Fall für iOS, gibt es Mega Man X, es gibt Maverick Hunter X für PSP, was sehr, sehr cool ist. Mhm. Ein Remake von Mega Man X. Also gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, das irgendwie nochmal zu zocken. Compilations ja. Ein paar schon, ne? Ja. Ja, über Autolunch brauchen wir nicht wirklich sprechen. Doch, ohne Scheiß. Doch, tatsächlich? Doch, der absolute Hammer. Irgendwie, das war einer der letzten Retro-Gamer-Ausgaben. Ja, genau. Pierre Le Chef ist Autolunch. Und das in der letzten oder vorletzten Retro-Gamer ist das drin und das so als Future Classic oder so oder irgendwie sowas drin. Ernsthaft? Ich habe das nie auf dem Zettel gehabt. Ja, pass auf. Und dann der absolute Hammer, wie das beschrieben ist. Ich lese mir das dann so durch und denke so, Alter, da habe ich wirklich irgendwas verpasst damals. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, Mindscape hat echt richtig was dafür gemacht. Dann irgendwie mal letztens angezockt, das Spiel. Und das ist total beschissen. Die einzige lustige Idee ist, dass man da seine Zutaten fürs Essen einfangen muss. So ganz nett und vom Zeichenstil her. Aber das ist immens langweilig. Und das als Klassiker ist eine Frechheit. Wenn du Screenshots siehst, dann denken, vielleicht ist das so ein Bubble-Bobble-Klon oder irgendwie sowas in der Nähe. Aber es ist wirklich ein ziemlich lames Plattform-Puzzle-Spiel. Hast du einfach mir nicht nur erzählt, es wäre gut? Es war das, was ich fast den ganzen Sommer in Griechenland spielen musste, weil es eines der wenigen Spiele ist, die ich mitgenommen habe in den Griechenlandurlaub. Ja, aber du rennst da rum und musst einfach nur dein Gemüse einfangen und das hüpft deutlich gegen. Musst du erstmal irgendwie K.O. schlagen und ganz, ganz merkwürdig. Und da war ich wirklich ein bisschen, also und kein so richtig gutes Sprungverhalten, aber was man sich alles eben schön redet als Kind. Das stimmt. Man, ja, wie gesagt, man war auch leidensfähig und hat dann alles durchgespielt. Ich habe mir Space Ace gekauft für 139 Mark. Dann hat es ein paar Wochen später eine 5 bekommen in der Total. Dann stand ich da mit Space Ace. Und dann die Schande der Gemeinde. Das Laserdisc-Spiel. Es war fast unmöglich, das ernsthaft zu spielen, geschweige denn durchzuspielen. Damals hat sich gezeigt, dass du echt Geschmack hast. Ja, das war ein ganz schlimmer, glorifizierter Quicktime-Test. Ich habe den schon mal auf Game One irgendwann in einem Fehlkauf-Video vor einem Jahr gemacht. Dass du so ein kleiner Grafikblender warst. So, Hauptsache es hatte schöne Grafik, der Rest ist egal. Gut, Jurassic Park. Ich war sehr anfällig für diese Spiele, als ich, mein Onkel hatte so einen Laserdisc-Automaten und der hatte dafür Dragon's Lair und Space Ace und was es dann noch so gab. Da würdest du denken, so vielleicht ist es ja ähnlich. Gedacht, ey, vielleicht haben die es ja ein bisschen abgespeckt auch auf dem Super Nintendo hinbekommen. Ja, und Scheißdreck, es war ein ganz anderes Spiel mit natürlich ganz anderen Grafik und es war einfach, sie haben alles schlechte spielerisch übernommen und das technisch Geile ist alles rausgeflogen. Es war genau richtig. War auch kein Platz auf dem Modul drauf gewesen, obwohl die Module waren, später sind die ja relativ umfangreich gewesen. Ich glaube, bis irgendwie so 50 Mbit oder sowas damals, ne? So Star Ocean, glaube ich, müsste das größte sein, mit so 48 oder 50 Mbit, wenn ich mich nicht irre. Da passt natürlich das Original, die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, als Blu-ray, ne? Space Ace und Dragon's Lair, damit man die auf seinem Blu-ray-Player mit der Fernbedienung spielen kann. Dragon's Lair kommt jetzt in der Kinect Neuauflage als Xbox Live Arcade-Spiel. Ey, wie frustrierend raus. Muss das ja, sein, wenn das Kinect... voll? Ja, okay, muss ich jetzt erst drüber nachdenken. Und dann wollte ich noch irgendwas mit Dragon's Dogma draus machen, dann ist mir aber nichts eingefallen. Gut, sehr schön. Ja, ich glaube, in den Vibe gekillt. Schöne Grille rein. Lass Pierre Le Chef einfach weg. Ein schweres, aber auch ein Spiel, was mich auch lange bei der Stange gehalten hat, Plock. Man die Arme wegschießen kann. Man konnte seine Körperteile in Jump'n'Run, wo man seine Körperteile komplett wegschießen kann. Ein bisschen wie Rayman, nur wenn die Teile nicht an ihm dran kleben quasi. Rayman hatte ja auch keine Gliedmaßen eigentlich, sondern ich nur Körperteile. Bei Plop fand ich das gesamte Artwork ultra scheiße. Ich auch. So ein rotes Ding war da irgendwie, ne? Ja, es war voll so unsympathisch irgendwie. Es war visuell auf jeden Fall ein sehr, sehr komisches, schräg buntes Spiel gewesen. Und es war super, super hart. Auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an viele vergeigte Sonntagnachmittage erinnern, wo ich versucht habe, das Ding durchzuspielen. Nee, ich mag den Grafikstil, der wirkte wie so ein Kellogg's Frosties Gratis-Spiel. Ja. So, das Beste ist es, nicht draufspringen, du musst deine Körperteile verschießen und das Beste ist, wenn du alle Körperteile verschossen hast, bevor die zu dir zurückgekommen sind, dann humpelst du nur mit deinem Grumpf der Torso. Durch die Gegend. Grumpf? Nee, der Rumpf, der Torso. Ja, also okay, hübsch war es wirklich nicht, das Spiel. Wir gucken es hier gerade nochmal an, nebenbei. Man bei muss sich auch immer wieder vor Augen halten, dass es zu dem Zeitpunkt sowas eben wie Super Mario World schon seit ein paar Jahren gab. Ja, ja, also stimmt. Das ist schon ein paar Jahre das dann vorher draußen eigentlich gewesen. Eigentlich ist es eine Frechheit, dann so ein Spiel. Ja, das hast du doch jetzt genauso. Ich meine, wenn zum Beispiel ein GTA rauskommt oder ein gutes Fußballspiel, dann kommt irgendjemand um die Ecke mit einer schlechten Version davon. Zocken doch auch irgendwelche Deppen. Ja, also eben nicht mehr. Das hat sich ja mittlerweile so, das meinte ich ja vorhin, das hat's mir, heute gibt es das gar nicht mehr so viel, weil nur noch die großen Publisher ihre Spiele rausbringen. Damals konnte jeder Depp irgendein Scheißspiel rausbringen. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, die Lizenzen waren relativ teuer und die Module musstest du auch bei Nintendo kaufen. Ja. Ich glaube, das hast du dir schon dreimal überlegt, bevor du so ein Spiel rausgebracht hast. Nur die Sache ist es natürlich mit so einem Konzept, das hat sich ja fast schon von selbst verkauft für die Publisher. Ja. Siehst du, bei Plock ist man schon bei einem Spiel angelangt, da hat es ja nicht mal mehr für ein richtiges Tier gereicht als Hauptdarsteller. Wir haben alles durch, von Wombats auf Fledermäuse, auf hier Luchse und was auch immer dann da sein kann. Und jetzt bist du ein Ding. Ey, es gab so viele von diesen Jump'n'Runs hier, Cool Spot. Ja. Fußball war nicht schlecht. Seven Up. Ja. Fußball war nicht schlecht. Dieses McDonald's-Spiel mit Big and Mac. Das war aber Mega Drive. Ja, genau. Big and Mac und auch Ronald's McDonald's Treasure Land Adventure von Treasure tatsächlich. Ach Quatsch. Ja. Das ist sogar ziemlich gut, merkwürdigerweise. Eins der besten Lizenzspiele auf Mega Drive, wo du als Ronald McDonald in einem Treasure-Spiel durch Levels, wie so Dynamite Teddy ein bisschen gewesen. Aber, also wir merken das ja jetzt schon, so inflationär wie damals Jump'n'Runs waren, es gab definitiv zu viele und zu viel Schrott, aber dafür gibt es heute leider fast gar keine mehr und ich frage mich, warum? Warum mögen Leute keine reinen Jump'n'Runs mehr? Ich fand das immer ein tolles Genre. Ich finde Jump'n'Runs halt. Gibt es kaum noch, was gibt's? Gibt es auch nicht. Gibt es nicht mehr. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, sowas, du hast ja, maximal... Gut, es gibt nur noch Ego-Shooter. Ja, Action-Adventure, überall ist Action mit drin, es gibt immer Ballern mit drin. Es gibt nur noch Ego-Shooter und Assassin's Creed-Spiele. Und Open-World-Sachen. Seit Mario 64, da wurde es ja, also für mich sind dann Action-Adventures und Jump'n'Runs in der modernen Fassung ein bisschen näher zusammengerückt, eben mit dem ganzen Sammelaspekt, dass du nicht nur das reine Hüpfen dort hast. Und sowas, was du als Jump'n'Run heutzutage klassifizieren würdest, ich glaube, fast nur Sony hält dann so ein bisschen wirklich die Fahne hoch mit ihren Jack and Dexter und hier Ratchet und Clank-Serien. Wann gab es denn das letzte Jack and Dexter-Spiel? Oh, jetzt die Collection. Die Collection. Wahrscheinlich auf PSP und Vita kommt da noch eins. Und natürlich jetzt Ubisoft mit dem Rayman, mit der HD-Neuauflage, auf das Vita gekommen ist, aber leider eben nicht mehr wirklich was, mit Ausnahme eben wirklich, wenn Nintendo tatsächlich sich nochmal sagt, wir machen Donkey Kong Country Returns und wir machen Mario Galaxy 1 und 2. Aber das sind die einzigen, die wirklich dann noch sozusagen die Fahne dann hochhalten. Pitfall, Neuauflage von dem Es war gar nicht mal so schlecht, fand ich. Ja, auch gut. Ja, okay. Ja. Du mochtest es nicht? Nee. Habe ich damals auf dem, das Original auf dem Atari gehabt und gut. Das war eben so ein eins unter vielen. Ne, eine Neuauflage von Pitfall Harry mit. Die Grafik war ganz nett gewesen, glaube ich. Es war auch ein bisschen schwer. Was ist denn gemacht? Beam Software oder? Redline Games. Redline Games. Davon. Die sagen mir jetzt nichts. Mir auch nicht. Für Activision. Wahrscheinlich irgendein Team, das in irgendwas anderem aufgegangen ist. War ganz okay. Fandest du auch gut. Ja, Skyblazer hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das war eins von Sony, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht irre, wo die noch als Sony Image Soft eine Handvoll Spiele gemacht haben. Das wollte ich immer gern haben, hatte ich aber nie. Hat das irgendjemand von euch mal selbst gespielt? Ich glaube, für einen Tag aus der Videothek mal ausgeliehen. Ich kann mich erinnern, dass es auch noch ein bisschen knackig dann dort gewesen ist. Ich glaube, ich habe es tatsächlich zusammen mit Hook, dem Hook-Spiel, ausgeliehen. Das wollte ich auch immer haben. Das habe ich in der Videogames damals gesehen und weiß ich nicht, gab es aber nie irgendwo oder keine Ahnung. Ich hätte es aber gerne mal gespielt. War, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder, das Hook? Nee, das war okay. Das war okay. Ich glaube, es war auch tatsächlich dann auch von Sony gewesen. Also bevor die dann eigens dann losgegangen sind, hatten die ja noch eine gute Partnerschaft mit Nintendo, mit dem Soundchip gehabt, Mitspielen für das System entwickelt, plus eben die ganze Nummer, die mit dem, wenn wir über die Peripherie sprechen, dann mit dem CD-ROM dann abgelaufen ist. Erst dann ging es dann aus. Ist gar nicht mal so schlecht, oder? Ich gucke mir gerade Skyblazer an. Also grafisch war das schon für damalige Verhältnisse nicht so übel. Und Sony war auch kein so schlechter, also Sony Image Soft als Super Nintendo-Entwickler, die haben schon ein paar nette Sachen gemacht. Auch Equinox auf dem SNES, was sehr schräg war, aber trotzdem ganz interessant. Du das Wort? Ist es das Head Over Heels, also dieses isometrische? Ja, genau, dieses isometrische, wo dann in Löcher reingefallen bist. Und da fällt mir auch ein, die haben später dann auch gute Mickey-Maus-Spiele gemacht. Da gab es dann noch Mickey Mania. Ach ja, oder Mickey Mania, erstes Spiel von David Jaffe, ne? Von dem. Stimmt, das gab es auch für Super Nintendo noch, oder? Es gab auch schon PS1, glaube ich. Es war eins, was tatsächlich in die Ära kam, dass es noch auf Super Nintendo und PS1 und Mega Drive, glaube ich, gekommen ist. Und Saturn gab es wahrscheinlich auch noch eine Version. Eines der wenigen richtig Crossover-Spiele, die gekommen sind. Das war, ich fand das damals nicht ganz so gut wie dann die Sega-Sachen immer noch, aber es war auf jeden Fall am nächsten dran, vor allem weil es visuell sehr, sehr schön gewesen ist. Ne? Und auch solche, es hat ja so Steamboat Willy-Level da drin gehabt. Wo du dann in Schwarz-Weiß den allerersten Mickey-Maus-Comic dann nachspielen konntest. War eigentlich so ähnlich, also von der Grundidee her wie Epic Mickey, dass sie halt so verschiedene Universen oder Zeitgeschichten einfach abdecken. Und nur gut. Mit keinem Kameraproblem. Das wäre übrigens auch mal eine Frage für Nerdquiz, Eddie. Solltest du mal merken, so welche drei Spiele gab es sowohl für PlayStation, Saturn, Mega Drive, Super Nintendo und irgendwas? Das Problem ist, Überschneidungsspiele. Das sind dann wieder nur du und Gregor. Ich weiß es momentan nicht. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, aber es wäre interessant, drei Spiele, wenn ich jetzt nachgucken. Ja, das ist jetzt eine fiktive Zahl, aber es ist wahrscheinlich eine sehr kleine Zahl, welche Spiele es tatsächlich für PlayStation 1, Saturn, Mega Drive und Super Nintendo gab. FIFA Soccer. Und Johnny Bazooka Tone. Nein, das gab es, glaube ich, nur für den Saturn. NFL. Und NHL. Und NHL. EA wieder den Rundumschlag gab gemacht. Gab es übrigens wirklich bis 98 diese Spiele. Da sieht man mal, wie stark die besonders in Amerika waren. NHL und NBA. Ja, das sind die einzigen, die wirklich so bis ganz, ganz spät noch rausgekommen sind. Das sind wirklich die Sachen, die die Leute dann noch kaufen. Vor allem, gibt es die günstig, die Systeme, dann kauft man sich eben noch ein NFL oder ein NHL. Thanksgiving-Käufe waren das immer. In den Staaten. Skyblazer, Sparks, da habe ich nochmal reingeführt, aber das mochte ich nicht auf dem Super Nintendo. Rocket Knight Adventures. Ja, Rocket Knight Adventures ist ein super Spiel fürs Mega Drive. Gab es auch eine Mega Drive Fortsetzung später da. Ich habe es auf dem Mega Drive sehr gemocht. Ich fand die. Das gleiche wie Donkey Kong, sieht geil aus, spielerisch lau. Meinst du das richtige Rocket Knight oder Sparks da? Was? Das richtige Rocket Knight oder Sparks da? Auf dem Mega Drive? Rocket Knight Adventures. Da muss ich mich leider dagegen stellen. Ich habe es sehr, sehr, sehr gemocht. Ja. Eins der schönsten Konami-Spiele auf dem Mega Drive damals gewesen. Schön schon. Schön, ja. Ja, Sparks da war auf jeden Fall nicht so gut auf dem Super Nintendo mit dem fliegenden. Was war der nochmal? Irgendwie so ein Hunde. Eine Ratte? Ein Opossum war das? Ein Opossum, warum auch nicht? Nachdem Plock schon das Ding fertig hatte. Dann haben sie dann noch Awesome Possum rausgebracht auf dem Mega Drive, diesen Sonic-Klon. Oh, war Awesome Possum das mit der Frisur? Wo du das war das, wo man so auch in der Luft rollt. Ach nee, das war Rocky Rodent. Diese Nager. Mit der Frisur. Über den Nager. Super Adventure Islands habe ich hier nochmal kurz reingeworfen, aber auch eine Umsetzung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da werden wir gleich aber, so schön, da können wir schön ein Foto noch davon machen. Oh ja. Und schon mal aufregen, eine der fucking schwersten Trilogien auf dem Super Nintendo. Sah gut aus, ja, hatte auch gut die Serie angefangen, aber es war so kackenschwer, die Super Star Wars Spiele. Thank you. Marc hat hier gerade eins in der Hand, und zwar Empire Strikes Back in der japanischen Version. Kannst du mal vorlesen, was das bedeutet, Marc, was da auf Japanisch draufsteht? Was steht denn da drauf? Das ist auch Empire Strikes Back. Ja, steht einfach nur übersetzt sozusagen drauf. Ja, nicht hier Luke Skywalker des. Ey, ich habe die Spiele damals... Das steht auch, Vader ist sein Vater, steht da auf Japanisch. Den ersten Teil davon, der war auch recht teuer, und ich hatte da so einen Bock drauf, weil ich dachte so, oh geil, Star Wars. Und am meisten hat mich das angefixt, diese 3D-Sequenzen, wo du mit dem Landspeeder rumfährst und irgendwie dann nachher mit den Raumschiffen Bespin, glaube ich, war dabei. Die waren aber auch dann wirklich ähnlich wie die Battletoad-Sequenz mit dem Fahren, auch die, wo du einfach sofort abgekratzt bist, wenn du da nicht richtig... Aber das Jump'n'Run, das ist auch schon so frech schwer, dass ich das ohne Cheats, glaube ich, überhaupt nichts geregelt gekriegt habe, weil irgendwie ein paar Schüsse war es gleich tot und der hat sich auch nicht besonders schnell dann irgendwie gesteuert. Und die 3D-Levels, wenn man ehrlich ist, aus heutiger Sicht waren die auch eher relativ bescheiden. Ja, das hat damals halt echt funktioniert, weil da waren die Lizenzen oder Filmlizenzen noch nicht ganz so verhunzt, weil da einfach nicht so viel gemacht wurde zu dem Zeitpunkt. Ja. Indiana Jones kam ja auch noch raus. Indiana Jones war... Als Trilogie. Ähnlich gut, muss ich sagen. Das war dieses ganz, ganz seltene von Factor 5, oder nicht? Oder so war das nur auf dem... gar nicht. Da war die Super Nintendo-Spiel war dann selten, ja? In irgendeiner Version. Nee? Nee. An was denke ich denn dann gerade? Das ist ein Jones N64-Spiel. Das meine ich, dass es angeblich nie im PAL gab? Das gibt es. Ich bin auch der Meinung, das gibt es im PAL. Gibt es auch. Aber das ist so ein Ding, was wir in jedem Podcast rauskramen. Da muss es nicht mal um Nintendo gehen, glaube ich. Irgendwann kommen wir immer da drauf. Ja. Die Super Star Wars Spiele, glaube ich, kann man auch auf der Virtual Console mittlerweile sich angucken. Ich glaube auch, ja. Es sind gute Spiele, aber ich glaube, ich hätte nicht den Nerv heutzutage, die dann nochmal ernsthaft zu spielen. Da hätte ich wahrscheinlich nach ein, zwei Leveln maximal keinen Bock mehr. Da hast du gleich am Anfang keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal mental ausgestiegen war oder ob du es einfach nur übersprungen hattest. Was ist denn mit den ganzen Kirby-Spielen für Super Nintendo? Ich habe die kurz drüber gehustet, weil wir auch den Podcast separat gemacht haben. aber wir können die gerne nochmal einbringen. Also speziell habe ich hier nur Kirby's Funpack. Ich kenne die gar nicht so gut, deswegen würde ich es gerne mal von einem hören von euch, der die kennt, weil Super Nintendo ist die Konsole, da kenne ich die Kirby-Spiele gar nicht richtig. Dieses komische Minigolf-Spiel fand ich super. Also ich habe das hier unter Jump'n'Runs nicht aufgeführt. Mein allerlieblings Kirby-Spiel ist Kirby's Dream Course, was so eine Art Mischung zwischen Billard und Minigolf gewesen ist, also kein Jump'n'Run, und es war ein echt cooles so Puzzle-Game, was ich sehr gerne gespielt habe, und es gab hier auch noch dieses Kirby's Ghost Trap oder so, was dann so diese Tetris Attack oder Mean Bean Machine mäßige Variante. Ich glaube, als Jump'n'Run hierzulande rausgekommen war, nur tatsächlich dieses Kirby's Fun Pack, dieses eine Spiel, was quasi so 9 Games in einem gewesen ist, wo du dann am Anfang dann wählen konntest, welches von den Minispielen willst du machen, und die haben sich dann zu einem großen Spiel ergeben. No? Für den DS gibt es das, glaube ich, auch. Genau, das gab es als DS-Neuauflage zuletzt nochmal. Das ist Ultra. Genau. Das ist der amerikanische Titel. Und was ist mit Dreamland 3 gewesen? Das war doch auch ein Super Nintendo-Spiel. War es auch, aber ich weiß, dass es irgendeines der letzten Super Nintendo-Spiele in irgendeinem Markt gewesen ist. Ob es jetzt das letzte PAL oder letzte Ami-Spiel gewesen ist, bin ich mir nicht sicher. Aber es war eins, was ich nie aktiv dann mitbekommen habe, weil es eben so spät dann rausgekommen ist. Für mich war Kirby auch mehr wirklich eine NES-Serie, ehrlich gesagt. Und auf dem Game Boy fand ich. Game Boy und NES eben in primär, und auf dem Super Nintendo hat die für mich mit Ausnahme von Dream Course, was sehr geil gewesen ist, wirklich nicht stattgefunden. Super Goals and Ghosts. Oh, das war geil. Geil. War so schwer. Ich weiß es nicht mehr, also ich hatte es nie als so ultra schwer in Erinnerung, weil das war tatsächlich eins, was ich auch richtig durchgespielt habe im Griechenland-Urlaub. Habe ich aber wahrscheinlich auch wirklich nichts anderes gemacht, also zweimal durchspielen, damit du auch das richtige Ende hintereinander siehst. Warst direkt hintereinander? Ja. Wenn du es einmal durchspielst und es ist schon kackenschwer am Anfang, musst du dann irgendwas Spezielles machen, und dann wirft dich der Endgegner wieder zurück in den allerersten Level. Dann musst du nochmal alles machen. Und dann musst du alles nochmal durchspielen und dann den Endgegner nochmal machen, und dann siehst du erst das richtige Ende. Super Goals and Ghosts ist ein bisschen das, was Dark Souls heute in 3D ist. So. Ey, das sollte man mal remaken irgendwie. Das Franchise, finde ich, kann man nochmal ausgraben. Was ist denn aus der Serie eigentlich geworden? Maximo. Oder? Ja, die Serie ist theoretisch ausgelaufen mit Maximo auf der PS2, was so ganz nette 3D-Jump'n'Runs auch sehr schwere gewesen sind, die aber von dem West-Entwickler gemacht wurden. Und es gab ja nochmal auf der PSP dieses Ultimate Ghosts and Ghosts, was auch ein sehr gutes Spiel an sich gewesen ist, für mich aber ein bisschen die falsche Plattform, weil ich so super präzise 2D-Jump'n'Runs nicht wirklich auf der PSP mag. Und es hatte auch spielerisch einige Probleme, dass es darauf ausgelegt war, dass es auch tausendmal durchspielen muss und Items sammeln muss mit RPG-Elementen, die das es hatte nichts mehr von diesem wirklich, wie wir es gerade hier sehen, das klassische Jump'n'Run-Arcade-Prinzip, ne? Wo du auch richtig kotzen. Ja, ey, das Spiel, das war. Das war einfach unfair. Ich sollte es letztens es irgendwie auch einspielen, capturen, genau aus dem Grund, was du ihm erzählt hast mit dem Ende, dass man halt praktisch dann wieder alles von vorne spielen muss. Ich habe das irgendwie 2 Level gespielt und dann habe ich einen Level-Skip benutzt, weil ich das so angekotzt habe. Ja, das Beste war, ich glaube, vor einiger Zeit, da hatte ich ja den lieben Daniel, der hier in dem Podcast auch mit dabei ist, mal eine Top 5 machen lassen für die schwersten Spiele aller Zeiten. Na, und da habe ich ihm sogar noch einen Tacken drüber gegeben, nämlich das originale Ghosts and Ghosts für die Arcade, das noch einen kleinen Tacken schwerer ist als Super Ghosts and Ghosts, aber nicht allzu viel. Und der hat so geflucht und gekotzt die ganze Zeit. Wahrscheinlich außer den Startbildschirm nicht viel gesehen, was? Ja, er hat tatsächlich weit gespielt oder spielen müssen, damit er eben verschiedene Level dort zeigt. Und ich habe irgendwann dann, glaube ich, nur noch irgendwie so verhasste Anrufe bekommen. Was tust du mir hier an? Was soll das? Sisyphus. Ja. Ich habe es damals tatsächlich aber durchgespielt. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ich mich auch lange Zeit dort investieren konnte, weil anders ohne auswendig lernen und vor allem gute Reaktionen, die du zusätzlich haben musst, mit den fast schon zufallsgenerierten Feinden, die mal hier auftauchen, mal da auftauchen. Du musstest also dich perfekt im Level auskennen und super Reflexe haben, sonst haben dich die ganzen Geister und Zombies oder sowas weggehauen. Ja, und hier wirst du genauso von Treffern halt auch zurückgeworfen, was dann halt immer eigentlich, dass man irgendeinen Abgrund runterfällt und alles. Und du hattest auch nicht unendlich Continuous oder sowas, glaube ich, sondern du hattest zwar 2 Treffer, dass du jetzt nicht sofort dann abkratzt, aber wenn du jetzt bestimmte Teile nicht erreicht hast, dann musst du den ganzen Level fast nochmal machen. Ja, statt dem Bonus-Item hast du eben einen Zauberer bekommen, der dich umgebracht hat. Das ist voll gleich im ersten Level am Anfang. Game over. Die erste Schatzkiste, die du aufmachst, ist keine Belohnung, sondern ein Gegner. Da weißt du gleich mal, was du aus Final Fantasy wissen. Ist aber ein tolles Spiel, aber auch knallhart, worauf man sich einlässt. Grafisch sehr geil. Grafisch sehr, sehr gut. Es gab einen Nachfolger, den ich leider hierzulande nie gespielt habe. Ich glaube, es ist auch als Europa-Version gekommen. Demon's Crest. Stimmt, hat er gespielt. Demon's Crest ist Gargoyle's Quest, der Nachfolger. Ja, aber im Grunde ist es ja die gleiche Serie, oder? Irgendwie hört es, ich habe auch im Kopf, dass es irgendwie mal zusammengehört. Ich weiß aber nicht, warum ich das auch drauf komme. Also, du spielst ja auch die nächste Variante von Gargoyle's Quest. Naja, ja, ohne diese komischen Klettereinlagen. Also vom Gameboy meinst du das? Genau, wer die Sachen nicht kennt, Gargoyle's Quest ist so eine Jump'n'Run-Rollenspiel-Mischung auf dem Gameboy gewesen und Teil 2 auf dem NES. Später einen der Gegner aus Ghosts and Ghosts oder Super Ghosts and Ghosts Firebrand, den großen fliegenden Gargoyle dort als Protagonisten hatte und effektiv, weil es kein weiteres, glaube ich, Super Ghosts and Ghosts Spiel auf dem Super Nintendo gegeben hat, wurde ein RPG-Action-Jump'n'Run dann mit Firebrand in der Hauptrolle für das Super Nintendo gemacht namens Demon's Crest. Ja. Und das ist einer meiner verlorenen Klassiker sozusagen, weil es ist einer, der von vielen Leuten auch sehr, sehr hoch in Wertschätzung gehalten wird. Ich habe den gespielt, ich weiß es nicht. Ja, es ist sehr geil. Also es ist auf jeden Fall grafisch sehr, sehr, sehr schön. Ne? Und zusätzlich hast du noch Actraiser-mäßig, wollte ich sagen. Es hat ein bisschen so Actraiser-mäßig mit den Leveln, die du dann hast, so spielerisch, dass du dann sehr, sehr viele Fähigkeiten dort hast und auch sehr, sehr viele coole Sachen dort anstellen kannst, nur eben ohne die Strategieelemente. Das wäre für mich eher so ein richtiges ActRaiser 2 gewesen, ne, wenn die das dann so gemacht hätten. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob es das auf Virtual Console gibt oder nicht, weil das wäre so ein Ding, was ich mir gerne nochmal auf jeden Fall angucken wollen würde. Oh, Gargoyle's Quest war so geil. War schön, ne? Gargoyle's Quest übrigens auch. Kannst du dir für 3DS runterladen, es gibt das Virtual Console-Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal zocken würde. Ich würde sonst einfach mal für die eine Minute, die du es anmachst, ich hab's zu Hause original auf dem Gameboy. Einfach nochmal anmachen und sowas. Mir hat das sehr, sehr viele griechische Schulstunden gerettet. Irgendwann war den Lehrern auch egal, da habe ich einfach Gameboy gespielt und Zeitschriften gelesen während des Unterrichts. Griechische Zeitschriften? Nein. Sieh mal ja, was das alles hier gebracht hat, ja? Immer bei Iduna geputzt und nicht zur Schule gegangen. Echt was draus geworden. Vorbildfunktion, ne, Gregor? Ja. Super Metroid haben wir ja sehr ausführlich dann vorhin schon gesprochen. Auch, ey, göttliches Spiel. Wo hatten wir uns im Zusammenhang mit den beim Kickstarter-Cast haben wir schon ein bisschen drüber ausgelassen, wie dran vorbei eigentlich Other M gewesen ist, gefühlt. Furchtbar. Na, und ich weiß, Marc, dir gefällt Other M. Ich finde das nicht so schlimm. Es ist zwar das schlechteste Metroid, aber es ist immer noch Metroid. Ja, es ist immer schlecht, dass es natürlich verglichen werden muss mit wirklich einem der besten Spiele überhaupt. Das ist wahrscheinlich. Und es gibt oft die Diskussion bei einigen Leuten, weil die Spiele so ähnlich sind wie Super Metroid und Symphony of the Night, Castlevania. Ne? Ich finde auch beide Spiele dort toll, finde aber, dass gegenüber Super Metroid sehr, sehr wenig ankommen kann, weil dort wirklich alles vom Level-Design, Positionierung der Gegner, wie es aufgebaut ist. Du merkst irgendwann, wie oft du das, wenn du das einigermaßen dann gespielt hast, merkst du, wie perfekt dieses Spiel durchdesignt ist. Das haben sie auch wirklich, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, was ich wirklich besser und irgendwie wegweisender finde, Metroid Prime oder Super Metroid? Metroid Prime auf die eigene Art, aber Super Metroid ist schon ein wirklicher Meilenstein. Auch eins der, ich glaube, die Videogames hat damals 80% oder ja, sowas gegeben. Haben sie auch revidiert, die Penner. Moment, wer hat was? Die Videogames hat Super Metroid 80% gegeben. Das ist ein nettes Spiel. Der erinnert mich auch noch. Aber nicht so gut wie Earthworm Jim. Das musst du unbedingt verlinken. Da gibt es irgendwie noch Bilder aus der Zeitschrift. Und da es gibt doch in Super Metroid immer diese. Die Endgegner sind doch so eine Statue, die nach und nach zerfällt, damit unten der Weg freigegeben wird. Und da war ein Screenshot und da stand unten drauf, irgendwie gegen diesen mächtigen Gegner musst du antreten. Und wo du dann auch schon weißt, okay, die Redakteure haben das Spiel sicherlich gespielt. Ja, die haben, richtig übel. Du sahst an den Screenshots schon, dass die maximal die ersten ein, zwei Stündchen reingespielt haben. Und ich finde es auch echt schade, speziell bei dem Spiel, wo man nach ein, zwei Stunden eigentlich absehen kann, wie geil das wird, dass man, ich schreibe mal jetzt das Review. Ey, ist super, ja okay. Super Metroid ist bis heute in meinen Top 10 of the all times. Und was mich an dem Spiel immer noch fasziniert und weshalb es mir auch immer noch heute Spaß macht, ist, dass es eine einzigartige Atmosphäre erzeugt. Im Prinzip nur durch Musik, Soundeffekte, grafische Elemente. Also es gibt ja im Prinzip bei Super Metroid, anders als jetzt die neuen Metroid-Teile und Other M, was mich da auch so genervt hat, gibt es da keine lustige Anime-Story oder viel Text oder so, sondern das lebt alles nur teilweise von irgendwelchen Geräuschen, die im Hintergrund kommen und es hat halt auch so diese typischen Nintendo-Soundeffekte, die dich ein Leben lang begleiten, wie die Röhre von Super Mario oder die Schatzkiste von Zelda. Dieses ich habe das alles sofort jetzt wieder im Gehör, diese kleinen Sachen. Das sind Sachen, die haben sich in dein Gehirn gebrannt. Und es ist spielerisch so fantastisch gut, wie du es gerade schon gesagt hast. Jeder einzelne Gegner, jede Sprungpassage, es fühlt sich auch so crispy an, so flutschy halt wieder, weißt du? So, es spielt sich einfach perfekt und es macht Spaß zu exploren. Du kannst so viel selber entdecken und so. Also es ist fantastisch. Ja, es ist wo super. Der Aufbau, den Samus als spielbarer Charakter hat, mit den ganzen Items, die du bekommst, wie du dann wirklich zur Ein-Mann-Armee dort wirst du auch mit der Screw-Attack kannst du fast überall in den Level hin oder sowas. Du kannst dieses Spiel komplett beherrschen und im Vergleich zu sowas wie dann eben Other M, ich glaube, deshalb gehen auch viele Leute, die eben bei Metroid so lange dabei gewesen sind, so harsch dann dagegen an. Spielerisch ist es nett, Other M, aber da merkst du eben, dass Team Ninja sind nicht die Leute, die so ein Spiel designen können, die von Level-Design wirklich nur wenig Ahnung haben, die zwar gute Action inszenieren können, aber wenn du tatsächlich dann diese Flutschigkeit so damit unterbrichst, indem du die ständig mit der Wiimote auf den Schirm zwischendurch zeigen musst und dann wieder halten und solches Zeug dazu kommt. Und Storytelling, was dort innerhalb von ellenlangen Cutscenes passiert, was wieder eine Nintendo-Geschichte gewesen ist. Bei Super Metroid denke ich heute noch an die Stelle sozusagen, wo dir der Space Jump gezeigt wird, ne? Wo du dann einfach dort in den Raum kommst und da siehst du so einen komischen Ziegenvogel oder was auch immer es ist und du siehst... Nee, der Vogel zeigt dir das mit dem Laufen und dann hinknien und dann hoch. Genau. Ne? Du kannst es innerhalb des Spiels, ohne dass da ein einziges Wort fällt, ohne dass da eine Cutscene da ist oder hier oder Tutorial vor allem noch viel schlimmer, drücke Knopf, um das zu machen, selber entdecken, selber heraus. Das war ist ja so noch geiler. Du landest, du fällst ja, so wenn ich mich richtig erinnere, fällst du in so einen Schacht runter und du kommst im Prinzip gar nicht raus, ohne dass du diesen Sprung machst. Mit den Fähigkeiten, die du hast. Und unten ist nur dieser komische Chocobo-Klon, der diesen Sprung macht und du siehst, okay, offensichtlich muss ich das nachmachen und du musst es halt so lange versuchen, bis du da unten rauskommst. Und das ist einfach geil, ey, das Spiel ist einfach, Mann, ey. Wobei ich finde Spiele auch wirklich herausragend gut, es soll jetzt auch kein Bash sein oder so, aber ich finde, ich habe es nämlich erst vor ein paar Wochen mal spielen wollen, dass der Walljump und so, das ist schon schwierig, so nee. heute. Der ist total easy. Find du hast ihn nur nicht für heutige Verhältnisse. Es gibt schon einige Sachen, die moderner sind, wo das einfacher ist. Lass ich doch mal wieder ausreden. Nein, weil das falsch ist. Es ist nicht so einfach. Es ist vom Timing her schwierig. Ich kann dir da aber, glaube ich, sagen, Metroid. Du hast ihn nur nicht begriffen. Metroid hat ein. Also man kann es auf jeden Fall begreifen, wie die Steuerung dort funktioniert. Und ich glaube, viel, das siehst du dann auch, wenn du so. Ein Super Nintendo an dem normalen Röhrenfernseher dran hast, da funktioniert das Timing auf neuen Sachen auch nicht mehr so gut, weil da brauchst du schon ein spezielles Timing, damit der Walljump und sowas funktioniert und schon hast du dann eine Glotze, hier so eine Plasma-Glotze oder ein LCD, der auf einmal ein Delay reinbringt. Es gibt eine Animation bei diesem Walljump, funktioniert das nicht richtig. Wo Samus, das sieht aus, als ob sie an der Wand hängt. Genau, wo sie an der Wand hängt und genau in dem Moment musst du drücken und das kannst du total easy machen, wenn du diese Animation siehst. Das muss man nur einmal raffen. Also, das sind aber Sachen, das Spiel ist eben dafür gemacht, für einen richtig geilen Röhrenfernseher, dass du dich dann da hinsetzt mit dem Original Super Nintendo Pad und allem drum und dran. Und ich habe es auch auf der Virtual Console mir zusätzlich geholt. Ich fand es tatsächlich dort wesentlich schwerer mit der Steuerung umzugehen als auf dem originalen Super Nintendo. Na, und das sollte man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass so funktioniert. Großartiges Zeug. Du hast gerade dir, glaube ich, angeguckt, Tiny Toons, Buster's Bust. Ja. Los. Fand ich auch, hat mir gefallen schon damals. Nett. Mit witzigen Leveln, unterschiedlich alle, erst mit der Schule, von Konami gewesen. Die haben ja sehr, sehr viele Tiny Toons Jump'n'Runs rausgebracht, die auf den plattformübergreifend anders gewesen sind, aber auch anders gut. Auf dem Mega Drive war es mehr so ein Mario World-mäßiger Klon mit einer Oberwelt. Das war es auf dem Super Nintendo nicht. Hat es dann aber auch wirklich große, bunte Grafik und auch dieser Sliding-Move, der dazu gewesen ist, der auch sehr eigen dabei gewesen. Und ich habe es auch sehr gern gespielt. Genau. Aber wie war das denn mit dem Drehrad? Da war doch irgendwas mit dem Drehrad, dass man drehen muss und da waren immer Charaktere drauf. Oh ja, was war denn das nochmal? Oder was war das? Oder ist es jetzt schon dieses, es gab ja noch so ein Sportspiel. Wacky Sports. Nee, das ist da auf jeden Fall mit diesem Drehrad gewesen. Das hat Plucky Duck hat auch immer so eine Show gemacht. Zwischen den Levels war es vielleicht, dass du deine Bonuscharaktere oder deinen Gegner dann bekommen hast. Irgendwas sagt mir das jetzt auch, aber ich kann es nicht mehr in Verbindung bringen. Genau, leider. Wie es da ist. Ich habe hier bei den Jump'n'Runs noch aufgeschrieben, aber ich glaube, da spalten sich die Meinungen auch ein bisschen. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut und ich würde es auch ganz, ganz oben mit einreihen bei den Mario-Spielen, aber Yoshi's Island, glaube ich, ist nicht jedermanns Lieblingsspiel. Ich finde es ist sehr, sehr gut. Es hat mich aber bei weitem nicht so gefangen genommen wie Super Mario World. Ich fand es am Anfang richtig, ich will nicht sagen unsympathisch, aber da hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil es einfach, ich mochte nie diese indirekte, also es ist ja Schwachsinn, weil man steuert Mario überhaupt nicht, deswegen ist es nicht meine indirekte Steuerung, aber dass man der Yoshi spielt und dann diese schreienden Baby-Mario. Okay, das ist schon sehr nervig. Und ich mochte auch dieses extrem verschachtelte der Levels nicht, die waren sehr weitläufig und hatten sehr viel Areale auch so nach oben, unten, links und rechts, wo ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas und ich wollte da auch nicht so mega viel Zeit drin verbringen. Bei Mario World hatte genau die richtige Mischung aus offenen Levels, wo ich ein bisschen was erkunden kann und finden kann, aber ohne, dass ich das Gefühl hatte, es artet in Arbeit aus. Und Yoshi's Island war da ein bisschen anders und also echt Respekt vor dem Look, den sie hatten, vor tollen Endgegnerkämpfen. Visuell ist es super, unglaublich gut. Ja. Aber es hatten mich so insgesamt, würde ich schon auch sagen, echt überragend gut, aber nicht so der Oberknaller. Yoshi's Island ist, glaube ich, das einzige Nicht-3D-Spiel, das einen Super-Effects-Chip dabei hat, oder jedenfalls eins der bekanntesten, das den klassischen Super-Effects-Chip mit dabei hat. Das heißt, es läuft, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir es heutzutage immer noch nicht in der Virtual Console irgendwie gesehen haben. Stimmt auch, ne? Dass wir es, glaube ich, immer noch nicht. Ich glaube, GBA-Umsetzung gibt es, aber auf der Virtual Console, glaube ich, haben wir es noch nicht gesehen, weil da der Wii-Emulator nicht das irgendwie dann abkann, warum auch immer, weil da eben noch ein Super-Effekt-Chip und 20 MHz mehr drauf waren, um eben diesen visuellen Zeichenstil, hier Wachsmalkreide. Visuell war es schön, ich fand es das, was du anerwähnt hast, Fabian, mit dem nervigen kleinen Mario, wo du dann eben wirklich nur die Yoshis selber gespielt hast. Ich weiß, es ist innerhalb im Spiel so gewesen, dass du eine Möglichkeit vermeiden solltest, getroffen zu werden, ne? Weil da wurdest du sofort bestraft mit dem heulenden Ding. Aber diese gewisse Linearität auf der Oberwelt mochte ich nicht. Ne? Du hattest du hattest nur noch 1-8 Level, die du dann nach und nach machen kannst, ohne dass du dann selber rausfinden sollst. Dafür war es eben super einfallsreich und auch Elemente, die du später bei Mario Galaxy wieder gesehen hast, die hatten ja quasi dieses Planetenlatschen, war einer der Endbosse dort. Ne? Dass du dann einen Kronkorken durch den Planeten geschoben hast, damit auf der anderen Seite der Endgegner da weggehauen wird und alles. Ein sehr, sehr einfallsreiches Spiel. Vielleicht habe ich mich auch von dem Videogames-Hype wieder anstecken lassen, weil das hat 97% damals bekommen. Ja, irgendwann wurde es dann so inflationär, dass die bei jedem neuen Sequel von einem Zelda oder einem ganz großen Spiel dann sagen mussten, wir müssen noch 1% drauflegen. Und dann gab es eben dann auch, bei Metal Gear Solid waren schon 98%. Das war aber dann auch schon die neue Videogames-Crew, das war nicht mehr die alte, die Maniac. Ja, die sind schon dann zu Maniac längst abgewandert. Ja, aber die machen es heute ja auch nicht besser, ehrlich gesagt. Guck dir mal die Wertung heutzutage an, das ist lächerlich. Aber wann hatte ich das letzte Mal eine Maniac genannt? Wenn ich sag's nicht, wer das hört und sich dann darüber aufregt, dann gibt's gleich wieder Ärger. Ach, komm. Du wirst gleich wieder im Forum gesperrt dann. Ja, aber das ist mir scheißegal, echt. Weil, also ich meine, ohne Scheiß, man kann doch nicht echt allen Popel-Games 80 geben. Weißt du, zwischen, damals gab es noch die Gurke des Monats oder mal Spiele, die irgendwie 30 haben, die hatten auch eine Wertigkeit. Aber Marc, die Spielequalität ist nun mal auch sehr hoch. Also die sind einfach auch objektiv gesehen, die sind vielleicht nicht kreativ oder innovativ oder so, aber so rein objektiv gesehen machen die Spiele halt auch nicht mehr so viel falsch. Aber es ist doch auch müßig, also wir sind ja nicht hier, um jetzt über den Sinn und Zweck von Wertungen zu diskutieren. Ich finde, wir können immer dankbar darüber sein, dass wir wir haben sehr viel Glück gehabt in der Hinsicht. Prozentwertung geben, am besten auch noch für Grafik, Sound, Steuerung, Spielbarkeit und Dauerspaß mit 2 Nachkommastellen. Also da können wir, glaube ich, echt dankbar sein, weil wir finden es alle unsinnig. Und deswegen ist es mir echt auch wurscht. Ich gucke da auch, ich gucke da nicht auf diese Wertung, die in Magazinen jetzt mittlerweile noch irgendwie drin stehen. Wie gesagt, mache ich auch nicht, aber es ist halt immer ärgerlich, wenn da irgendwie. Für uns war es der Vorteil, dass wir sind, glaube ich, schlau geworden durch diese ganzen Wertungsinflationen, die dann passieren, dass du nicht wirklich darauf mehr achtest, so wie du früher aber dann eben gern bei 97% Wertung gibt es in der Maniac auch nicht einfach so. Also wenn überhaupt, gab es das überhaupt mal? Ich weiß es nicht. Ich habe die auch seit eben langen Jahren nicht mehr verfolgt. Also weiß ich nicht, wie aktuell das Wertungsschema ist. Ich weiß nur, wenn sie Spiele unterbewertet haben, so Shadow of the Colossus oder sowas. Valkyria Chronicles. Was haben die Valkyria gegeben? Viel zu wenig, aber die haben auch nur das erste Level gespielt. Valkyria ist super. Habe ich zuletzt nochmal durchgespielt. Sehr, sehr schönes Spiel. Wer hat das getestet? Ich möchte es nicht sagen jetzt. Ich kann es mir irgendwie denken. Ja, sag's nicht. Nee. Sonst wirst du gesperrt. Gesperrt mit 2 E. Gesperrt. Ich habe mir hier zusätzlich noch aufgeschrieben, Spiele, die ich nicht so direkt einordnen konnte in die anderen Genres, aber natürlich kann man die dann zu Shoot'em-ups oder Shootern oder irgendwie sonst was durchzählen, habe ich mal Action einfach genannt. Ja. Sunset Riders. Ist das hier initiiert? Nein, Sunset Riders hier doch nicht. Also oder? Ist so eine Art Western-Schießbude von Konami mit Robotern im Wilden Westen? Genau, also quasi ein bisschen hat mich an Turtles in Time erinnert vom Spiel. Prinzipiell nur, dass du daneben, also du konntest bis zu 4 Leute, glaube ich, konntest du auch so. Ich dachte, das ist ein Dings hier. Nein, du reitest von der Seite irgendwie auf Pferden teilweise neben dem Zug her und hast manchmal dann so Level, wo du dann praktisch hinten läufst, so ähnlich wie bei ja, es ist ein Turtles in Time mit so gemischten Elementen von, ich glaube, kennt jemand noch Rolling Thunder auf dem Mega Drive, wo man so Ebenen hoch auf die zweiten Ebene hochspringen konnte oder auch ein bisschen wie Shinobi eben, dass man zwischen verschiedenen Leveln Ebenen wechseln. Ich habe gedacht, das ist ein Fadenkreuz-Shooter. Ja, ist es auch. Ja. Ich habe das doch mit dem Wolf hier sogar für Game One gemacht. Stimmt. Ein klassischer. Ich habe gedacht, das aber ist ein Aber du rennst doch mit ihm von wegen teilweise rum. Siehst du doch die okay, an welches. Dann denke ich vielleicht an was anderes. Aber für mich war das so ein Turtles in Time-Ding. Das habe ich dann auch so gespielt. Gregor hat recht. Ja, Tatsache. Das ist das, was. Ja. Wie heißt das? Das ist das, was man. Jetzt kannst du. Sunset Riders. Ja. Das ist Sunset Riders. Also es gibt etliche auch diese 2D-Ballerspiele, die dann so fadenkreuzmäßig dann da sind. Ich weiß nicht, ob das dann auch auf dem Super Nintendo drauf gewesen ist, aber das Sunset Riders, was ich kenne, ist das hier, was wir gerade hier sehen. Ich glaube, Eddie und ich meinen einfach ein anderes Spiel. Ja, vielleicht heißt es auch Sunset Riders. Das kann auch sein. Wo was so ein Fadenkreuz-Shooter im Wilden Westen ist. Das, was ich mit dem Wolf auch hier für Game One gezockt habe. War vielleicht die Arcade-Version oder so? Es kann sein, dass die ein unterschiedliches Spiel gewesen ist gegenüber dem Super Nintendo. Du musst, glaube ich, nach oben springen und dann oben rüber. Ah ja. Und dann da lang laufen und so weiter. Genau, es war so Turtles in Time mäßig eben nur mit Geballer gewesen. Es war nett auf dem Super Nintendo. Warum hast du dann eigentlich... Ich sag sehr viel nett, glaube ich, gerade heute. Warum hast du nur Turtles in Time dann nicht in den Action-Talk gepackt? Ich hab's als Beat'em-up ist es für mich es eigentlich. Es gab auch so ein, apropos, es gab so, wie hieß denn das? Es gab so ein Beat'em-up, auch so ein Side-Scroller, wo man einen Cyborg nehmen konnte und eine Tussi und... Tough Enough? Nein. Nee. Rival Turf? Nee. Rival Turf hab ich jetzt auch getippt noch. Das war richtig geil, das hatte auch, war optisch nicht schlecht, das war auch für Super NES. Das war auch wie Final Fight und Turtles in Time und wie die alle heißen. Ein Cyborg und ein... Ein dicker Cyborg, ich glaube, es waren alles Cyborgs. Irgendwie auch was mit Ninja-Cyborgs oder so. Also Ninja Warrior gibt es, glaube ich. Das war so eins, was aber dann nicht so in die Tiefe gehen konnte, sondern nur nach links und rechts. Genau. Das müsste Ninja Warrior sein, wenn ich mich nicht irre. Ninja Warrior, das war genau, das war in einer kompletten 2D-Ebene gewesen, stimmt. Und es war eben nicht ganz klassisch wie Final Fight, aber war auch eines der Spiele. Kenne ich aber auch nur vom Sehen her. Das habe ich super gern gezockt. Sag mir gar nichts. Das war geil, Alter. Hier ist es auf YouTube, gucke ich es gerade an. Ninja Warrior, das ist es tatsächlich, du hast recht. Das habe ich voll gern gespielt, das hat voll Bock gemacht. Ninja Warriors. Es hatte auch sehr große Figuren, ich kann es jetzt von hier aus direkt nicht sehen, aber ich glaube, die waren einigermaßen groß auf jeden Fall für Super Nintendo Verhältnisse. Das hat voll Bock gemacht. Vor allem von wegen Charakteren, die man selber steuern kann. Das sind ja Ninja Cyborgs. Ja, Ninja Cyborgs. Wie ist das denn? Ja, natürlich. Mit Jetpack auf dem Rücken. Wenn die jetzt noch gegen Zombie-Piraten kämpfen, dann haben wir alle Klischees drin. Das war super, ey. Gab es das jemals in Deutschland? Das weiß ich nicht. Gar nichts. Es kann, also ich habe es jedenfalls nicht damals gespielt. Daran kann ich noch erinnern, dass ich es erst After the Fact mal gesehen habe. Aber apropos nicht gespielt, hat irgendjemand, weil es hier auch draufsteht, mal Rendering Ranger gespielt? Nein. Ich habe nie das Geld gehabt, um mir es leisten zu können. Kurz angeguckt mal, aber... Ja. Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Rendering Ranger ist einer der verhinderte Turrican-Teil, glaube ich. Ne? Teuer. Ja, programmiert von Manfred Trenz, den deutschen Entwickler von Turrican. Die Turrican-Serie als so 2D-Shooter, Shoot-em-up-Serie von den Computern irgendwann rübergewandert auf die Konsolen mit Turrican 3 oder Mega Turrican gewesen. Und es gab dann zwei Super Nintendo-Ableger, Super Turrican 1 und 2. Die toll waren übrigens. Die sehr, sehr gut gewesen sind. Der zweite war, glaube ich, mehr Action Running Gun und weniger dieses, was die Turrican-Spiele normal haben, die haben ja auch sehr so Exploration mit drin gehabt, dass man Level erkundet, das hatte der zweite Super Turrican nicht mehr. Und Rendering Ranger ist dann, sollte ein Turrican werden, aber ich glaube Manfred Trenz hatte dann, sind die Gelder ausgegangen und er hat das Spiel dann einen japanischen Publisher verkauft, der es irgendwie After the Fact rausgebracht hat. Im Endeffekt hat es dafür gesorgt, dass es ein recht spätes Super Nintendo-Spiel gewesen ist mit Render-Optik, deshalb auch Rendering Ranger ein bisschen eben so wie Donkey Kong Country, nur mit Zukunftsgeschichten. Sehr, sehr schwer, mit sehr, sehr vielen Projektilen, die da herumfliegen. Und es wurden nur eine sehr, sehr geringe Anzahl an Modulen gepresst in Japan. Nur in Japan, oder? Nur in Japan, irgendwie so ein paar tausend Stück tatsächlich nur. Und ich habe mich lange Zeit nicht mehr mit den Preisen oder so beschäftigt, aber das ist teuer. Damals auf jeden Fall für mehrere hundert Euro weggegangen, wenn man dann eins haben oder nicht. Aber es ist auch ein Kuriosum für Sammler. Mhm. Ja, weil ich glaube, spielerisch, alles, was ich davon mitbekommen habe, es sieht nett aus und Manfred Trenz ist schon technisch ein sehr, sehr guter Programmierer, was es angeht. So, was das Spiel- und Leveldesign angeht, war er, wenn er selbst für alles verantwortlich war, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so gut drauf. Schön euphemistisch formuliert. Ja. Jetzt ist Gregor gesperrt. Ja, ich habe tatsächlich Manfred Trenz mal angefragt vor einiger Zeit, von wegen Interview oder so, aber der gibt keine Interviews mehr. Jetzt bestimmt nicht mehr, wenn er es hört. Jetzt kann ich ja... Ja, Manfred Trenz hat technisch ist er eben ein sehr, sehr einzigartiger Programmierer, der hat auch die komplette NES-Version von Turrican 1 alleine programmiert. Das komplette Spiel auf dem NES, ja. Hat gesagt, mach ich alles selber, Musik, alles. Ne? Und ist sogar ein gutes Spiel dabei rumgekommen, nur bei Rending and Ranger hat ihm das irgendwann mal verlassen, glaube ich, das Glück, und mittlerweile auf seiner Webseite steht auch nur noch irgendein GBA-Spiel, was er mal angefangen hat oder irgendwas, was noch in Entwicklung ist für DS, aber eben nicht mehr viel spieltechnisch. Wer macht jetzt nochmal dieses Saber Rider-Spiel gerade für DS oder 3DS? Ist das nicht Vaporware mittlerweile? Ich habe schon so oft davon gehört. Diese alten Entwickler-Leute involviert? Ich glaube nicht, dass es kann sein, dass die Firma, bei der Trends dann mit dabei ist oder sowas, damit irgendwas zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass er selbst an dem Saber Rider Spiel dran sitzt. Vor allem, weil es so eine Serie ist, die habe ich als Kind sehr gern gemocht, aber ich glaube, außerhalb von Deutschland kennt die kaum jemand. In Japan hieß es Bismarck. Bismarck, ja. Na, und war echt? dort ein Flop. Wie? Da haben die da nicht den Saber Rider Song oder was? Nein, Bismarck. Ja, Bismarck kennt the Future. Das wird halt überall anders übersetzt. Genau, das Ding ist es bei Saber Rider gewesen, je nachdem, bei welchem Markt das gelandet ist, hat es durch die Übersetzung der anderen Hauptprotagonisten gehabt. In Japan war es Fireball eigentlich, deshalb ist der ja auch ganz prominent in den ganzen Folgen erstmal dabei. In den USA war es natürlich Colt, der dort zum Hauptdarsteller gemacht wurde, und in Europa war es Saber Rider. Und die Folgen alle zerschnitten und neu gemacht, aber ich glaube, diesen populären Grad, da weißt du auch, dass nur Deutsche die Lizenz kaufen können und daraus ein Spiel machen, weil es in Japan keinen interessiert. Bismarck, ja, super. Irgendwas Bismarck, haben sie Ramrod Bismarck genannt oder was war dann der Hintergrund? Doch ja, ich glaube. War Bismarck, der große Roboter, zu sehen, die sich zusammengeschlossen haben. Da gibt es ja auch eine Realfilmserie von, das ist auch letztens erst rausgekommen. Echt, tatsächlich? Das ist was anderes noch. Ich verwechsel das auch mal mit Captain Harlock. Und dem Captain Harlock ist natürlich wieder was anderes. Und es gab jetzt Space Battleship Yamato zuletzt eben. Genau, als habe ich eben gerade gedacht, okay, als Realverfilmung. Fabian ist fasziniert davon. Ich gucke mir gerade Videos von Random Ranger an, da waren gerade Gegner, jetzt sind sie leider schon weg. Die sahen aus wie Glosschüsseln. Was schon erklären würde, warum das Spiel vielleicht nicht so gut ankam dann am Ende. Da kann man auch sagen, den Witz, den ich früher immer gebracht habe, ja, hier, Manfred Trenz kann keine Spiele programmieren, der muss noch sauber machen. Das macht in meinem Kontext natürlich jetzt, ist es umso lustiger. Wird das jetzt aber auch so ein Running Gag, dass wir jetzt Manfred Trenz ist, nachdem es beim letzten Mal Chris Hülsberg war, was machen wir beim nächsten Mal? Dann wollen wir Julian Eggebrecht beim nächsten Podcast? Ja, richtig, vielleicht? Der hat es auch verdient. Also bitte, Marc, was soll das denn? Was denn? Leer war doch ein super tolles Spiel. Ja, was macht er eigentlich heute? Ja, es gibt es nicht einen Factor 5 Nachfolger? Ich wünsche mir, dass Factor 5 mal wieder was machen, aber. Factor 5% Hürde? Keine Ahnung. Nee, ja, keine Ahnung, was er momentan macht, der Julian. Ja, wir suchen uns noch einen aus, über den wir lästern nachher. Für die nächsten Casts, auf jeden Fall. Rendering Ranger war natürlich so ein Ding. Cybernator fand ich aber persönlich dann ganz cool. Das habe ich nie gespielt. Doch, das ist total geil. Ne? Ja. Genau. Aber es ist auch schwer. So ein Roboter, so ein. Ja, so ein Cybersuit oder irgendwie so. Genau, er hieß in Japan, glaube ich, Assault Suits Falcon oder sowas. Geil, mit Anime-Lizenz, die hierzulande rausgeschnitten wurde. Das Ende ist auch geschnitten. Das war der Grund, warum meine ganzen Freunde mal die japanische Version haben wollten. Halt das finale Bild ist dann wie der Typ, der das alles gestartet hat, der schießt sich, glaube ich, selber, verpasst sich einen Kopfschuss oder so. Ja, die haben alles so ziemlich am Plot und an möglichen Brutalitäten rausgenommen, aber übrig geblieben ist immer noch ein nettes Actionspiel. Ich werde das Wort nett nicht mehr benutzen, weil ich glaube, das habe ich sehr inflationär jetzt verwendet. Ein gutes Actionspiel mit einem kleinen Typen, einem Roboteranzug, der eben durch sehr schön designte Level im Weltraum auf Planeten mit viel Explosionen, mit viel Geballer. Alle Tasten belegt, total schwer mit Schild hoch und in alle Richtungen feuern. Da ist ordentlich was los auf dem Bildschirm. Also da wäre irgendwie... fähig ist, so richtig schwere Shooter zu spielen, der soll sich das mal angucken. Das habe ich nicht dabei. Das hast du nicht dabei, aber ich suche gerade, da ist das, was ich suche, nämlich hier. Ja. Da gab es auf dem Super Nintendo nicht so viel in dem Genre, wie wir es später auf dem Mega Drive gesehen haben, aber XLA von Konami, auch einer der besten Shooter, die es auf dem Super Nintendo gegeben Geiles hat. Geiles Waffensystem. Es hat mich damals visuell und spielerisch so geflasht. Ja. XLA ist klassisches Shoot'em-up. Eines der wenigen, das tatsächlich, ich glaube, ähnlich wie Thunder Force 2 oder so, zwischen 2D Top-Down-Leveln und 3D-Leveln sozusagen wechselt. Na, was die gemacht haben, ist, du hast ein Level, den du von der Seite siehst, so herumfliegst, und da gab es auch viele geile Sachen, viele Effekte, sehr, sehr hohen Speed, kann ich mich erinnern. Irgendwann wurde der Hintergrund hat so schnell sich bewegt, dass ich dachte, das ist eigentlich technisch nicht möglich. Das ist ja von den, glaube ich, von den Aleste-Machern. Ist es von den Alestes? Ich meine. Das war auch gut. War das, war das auch Konami? Meine, das war Space Megaforce. Space Megaforce, ja. Ja, Space Megaforce, also Gunhead, Space Megaforce, Musha Aleste und so. Musha und ich Aleste glaube, auch ein sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, war das von den Aleste machen oder wollten, ich, da war irgendwas. Also ich muss es mal checken, weil ich glaube nicht, dass die Aleste Sachen von Konami gewesen sind, sondern... Nee, aber die Programmierer sind da, glaube ich. Es kann durchaus sein, weil spielerisch und vom Look erinnert es ein bisschen eben. Und egal, ob du die 2D-Levels dann gespielt, also die Side-Scrolling-Levels ist ja eigentlich alles 2D im Endeffekt, nur mit 3D-Effekten dann später gemacht. Oder die richtigen Top-Down-Levels, wo du dann eben auch unten so eine wölbende Erde hattest oder wölbenden Planeten, ja. Wo du entlang geflogen bist und auch die Gegner so perspektivisch korrekt zu dir hingeflogen sind. Sehr, sehr schönes, spektakuläres, großes 2D-Shooter-Spiel und mit echt coolem Gegner-Design. Ich glaube, einer der Bosse war der Robocop-Gegner da. Ich weiß nicht mehr, wie der Bösewicht aus Robocop 1, dieser große Walker. Ja, ne? War da kannst du noch erinnern? Bei den Sidescroller-Level. ED29 irgendwas, ED201. Also das Krasse bei dem Spiel war auch, eine der Sachen, die das Nintendo halt besser konnte, oder ich weiß gar nicht, ob es Mega Drive das ganz konnte, Transparenzen darstellen, was man auch später bei dem Spiel bei X-Lay auf jeden Fall hat und dann auch transparente Wolken oder so irgendwas. Und also, das unsterbliche Zitat, Arms Installation is complete, good luck. Ist auch schon tausendmal gehört, nachdem man seine Sondersachen dort ausgewählt hat. Arms Installation is complete. Good luck. Die japanischen Cover sind fantastisch. Würden wir im besten Fall einfach nur diese Cover ausdrucken, daraus eine Tapete machen. Ja, dieser Lava-Gegner war auch geil, also den sieht man jetzt nicht drauf, aber der von oben, der Typ, der so mit Brocken wirft. Ja, es wäre schon ein echt tolles Ding gewesen. Weiter Space Megaforce haben wir kurz schon mal erwähnt. Oh, das gab es, glaube ich, nur als Shooter auf dem Super NES. Gab es auch nur als US-Fassung und Japan-Version, glaube ich. In Japan war es super Liste. Japan Superliste, hier ist Dort Space Megaforce, habe ich auch als US-Version gehabt. Pflichte ich dir auch bei, ein sehr, sehr großartiges Ding. Das Geile an dem Teil ist, dass es eigentlich relativ easy ist für so einen Shooter. Also er ist er ist immer noch schwer, aber vergleichsweise zu anderen Shooter-Spielen ist das ist der noch relativ einfach. Und du kannst da halt deine Waffensysteme später so ausbauen. Mhm. Also je länger du am Leben bleibst, desto stärker werden eigentlich deine Waffensysteme. Und später hast du da so Homing-Laser, die den gesamten Bildschirm abgrasen und eigentlich... weil der Bildschirm automatisch ja scrollt, fliegst du einfach nur so hin, hältst die Taste gedrückt und siehst, wie links und rechts eigentlich alles abreißt. Aber das war schon geil. Das habe ich sehr gemocht. Hat auch einen geilen Soundtrack übrigens. Ja, kann man sich, glaube ich, mittlerweile immer noch relativ günstig geben, weil so teuer war das Modul auch nicht damals, als ich es verkauft habe dann irgendwann. Ich hab leider kein Super Nintendo mehr, sondern eben nur meine Highlights für die Sammlung behalten bei mir im Regal. Parodius. Parodius. Ja, das hätte ich auch noch mitbekommen. Nee, das war der Typ, der Ueda. Hansom Ueda. Das war der Entwickler, der dann... Von X-Lay. Der hat vorher Parodius, Skate or Die, Poppin' Twinbee gemacht. Okay, Poppin' Twinbee und ja, Parodius. Poppin' Twinbee war ganz nett. Und später Metal Gear Solid 3 Subsistence. Hat er dran wahrscheinlich irgendwie so das Menü dort designt oder so. Diese alten Designer kriegen ja leider nicht mehr so viel zu tun dann später. Hat er Skate or Die vorher gemacht? Oder hat er vielleicht das Skateboarden gemacht? Oder war das Game Boy Skate or Die? Das habe ich sehr gerne gespielt auf dem Game Boy damals. Eins der wenigen. Auf dem NES war es eben eine Billigversion der Computerversion. Auf dem Game Boy war es so ein 2D-Jump'n'Run mit einem Skateboard. So ein sehr cool gewesenes. Poppin' Twinbee hast du kurz angeführt, das habe ich jetzt hier weggelassen, aber da gibt's, das ist auch ein netter Top-Down. Ich habe es wieder gesagt. Nee, ist dir da irgendwas in die Liste da reingerutscht? So? Das eine Spiel gehört da, das ist so dieses klassische, sind 10 Spiele und eins gehört nicht dazu. Nein, also ich sehe hier nur Shooter. Hm? Vortex? Nein. Nein, er meint Pocky und Rocky. Ja, Kiki Kai Kai Ninja. So. Kiki Kai Kai. Ja, das ist ein 2D-Shooter, nur auf dem Boden. Ich hab gedacht, das wäre eher ja, sowas wie, hätte ich eher zu Legend of Mystic Ninja. Ja, hätte ich auch eher. Nein, nein, Pocky und Rocky ist ein Vertikal-Shooter, nur dass du dort auf dem Boden herumläufst und nicht in der Luft herumfliegst. Es gab ja später... Man scrollt so, ja in alle Richtungen, also... Ja, bedingt. Ne? Also du, es, ich würde es als Shooter tatsächlich klassifizieren, ne? Weil es hat nicht eben kein Weltraumdesign und keine Raumschiff, und es gab auch später dann Arcade-Spiele, die auch in die Richtung gegangen sind. Ich weiß nicht, ich habe es damals ausprobiert und ein Jump'n'Run erwartet und eben keins bekommen, sondern ein Ballerspiel. Nee. Ja, mehr Ballerspiel. Also würdest du es als was anderes klassifizieren? Ja, Action-Adventure oder? Nee, ich hätte es einfach als... Was, wie soll man es? Das ist ein Action-Spiel. Ein normales Action-Spiel. Ja, baller doch mal. Aber ich würde den Waschbär nehmen. Nimm den Waschbär. Also für mich ist das ein Shooter. Was muss ich denn machen, um den Waschbären zu nehmen? Am Anfang hättest du den wählen müssen. Den Waschbär auswählen. Also ja, klar, okay, man der kann... Gregor hat schon ein bisschen recht. Das sieht tatsächlich eher aus wie ein Shooter, Pocky und Rocky. Ich dachte immer in meiner kindlichen Naivität, das wäre eher sowas wie ein Mystical Ninja. Ja, das ist ja so ein Arcade-Ding halt. Du rennst jetzt irgendwie durch das Level durch, geht auch gleich nach links noch und da sind die hüpfenden Schirme auch von Goemon. Da sind die hüpfenden Schirme, genau. Die mir die Zunge raussteigen, natürlich. Ah, das habe ich auch gespielt. Ey, ich habe alles schon vergessen. Jetzt sehe ich die ganzen Sachen und erinnere mich. Und der Waschbär wirft halt mit Blättern, kann mit dem Spannschiss abwehren. Aber das ist auch sehr, sehr schwer. Das ist ein typisches Arcade-Spiel. Man sieht schön auch bei so einem Spiel eben das, was Fabian vorhin erwähnt hatte, dass die so rund sind, die Super Nintendo-Sachen. Ne? Mhm. Weil ich finde, das ist so ein Spiel, das hat einen eigenen Stil, einen eigenen Charakter, wirkt aber auch nicht, es ruckelt nicht, du hast irgendwie kein Flackern, was dazu ist. Die Musik haben wir jetzt dem Podcast Schulden abgeschaltet, aber die passt, denke ich mal, auch ganz schnieke dazu. Du hast ein schönes Rundumpaket mit jedem Spiel bekommen. Das ist zeitlos. Also wenn sowas würdest du wahrscheinlich eher heute spielen, als ganz, ganz viele PlayStation 1-Spiele. Total. Also Bitmap ist halt immer schöner als Polygonschrott. Ja. Super Nintendo kam zum Glück dann... Das könntest du jetzt ohne weiteres auf dem iPhone rausbringen wahrscheinlich. Ja wenn und? Du steuern kannst mit dem dicken Finger. Nein, nein, da muss ich aber auch eine Lanze dafür brechen. Shooter, wenn du es wie ein Shooter dann spielen willst, die sind echt schön auf dem iPhone, weil die Touch-Steuerung, so diese ganzen Umsetzungen gibt es ja dafür, so Esp Galuda und wie diese ganzen Arcade-Shooter heißen. Das sind ja richtige Score-Shooter. Funktioniert das wirklich? Ich kann es perfekt steuern mit dem Finger. Ich finde es sogar besser als die Controller-Steuerung, weil du sehr, sehr punktgenau dein Raumschiff damit bewegen kannst Mensch, mit dem Finger. Ich, das höre, ich auch, wollte ich gerade sagen. Das irgendwie also Ich kann die auf den iPhones und Tablets sehr, sehr gut spielen, Shooter. Und ich finde das echt gut, weil du kein virtuelles Steuerkreuz hast, sondern wirklich mit dem Finger deine Figur bewegst. Mhm. Du kannst das Schießen auf die andere Hand legen oder Autoschießen dann dazu packen. Aber ich glaube, das ist eins der Genre 2D-Shooter, die wirklich perfekt auf so Tablets und iPhones dann drauf passen. Vielleicht habe ich damit auch dasselbe Problem einfach wie mit den DS-Zelda-Teilen, dass mit dem Stift immer dein Dingsen... Probier es nochmal aus. Ja. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie geil man die Dinger steuern kann. Tatsächlich. Vor allem bei dem Genre, wo ich es nicht erwartet hätte, dass so extrem auf super genaue Steuerung dann hingeht. Mhm. Aber ich würde Pocky und Rocky Shooter klassifizieren. Nee, aber ich verstehe den Ansatz, warum du es da reingepackt hast. Ich war am Anfang nur ein bisschen verwirrt. Parodius hatten wir schon erwähnt, da gibt es auch 1000 Versionen davon, die in der Mangelung eines, weil da war noch kein Gradius raus gewesen für das Super Nintendo, glaube ich, als Parodius gekommen ist, habe ich damals auch gespielt und als Verballhornung des Shooter-Genres ist es ganz okay. Es gab nackte Frauen. Parodius war super. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe die Gameboy-Version hauptsächlich gespielt, aber ich fand es nicht ganz so gut wie Gradius, muss ich sagen. Was? Das habe ich auf dem NES immer sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Wenn man mit einer Krake spielen kann, wie super ist das? Ja. Und mit einem Pinguin, der mit dem Bein immer zuckt, wenn er abgeknallt hat. Ja, und die Waffe vom Pinguin war ein Megafon, mit dem er geschrien hat. Nee, das war ein Extra. Das war eins von den Glocken. Ich glaube, die grüne war das. Wenn du das eingesammelt hast, dann hattest du so ein Megafon vorne mit japanischen Schriftzeichen. Ah, okay. Und dann hast du die ganzen Gegner mal weggebracht. Parodius finde ich so super. Da gibt es auch heute noch, entdeckst du da irgendwelche Sachen, die im Hintergrund ablaufen oder irgendwelche kleinen Details oder so. Das ist so mit Liebe gemacht und spielt sich trotzdem so fantastisch und trotzdem so viele kleine Hinweise auch auf andere Spiele und so, gerade aus dem Konami-Universum, also ich finde es super. Ja. Konami hatte bis dahin auch eine sehr, sehr schöne Bibliothek an Spielen und Charakteren aufgebaut, auch wenn du die nicht alle kanntest hierzulande, aber da hattest du so ein echt schönes Mischmasch mit Parodius. Was machen die eigentlich heute? Konami, hier, was war es? Silent Hill Downpour und Book Never of Shadows und Never Dead, ganz, ganz groß. Konami hat gerade übrigens ihr Quartalsergebnis bekannt gegeben und die haben super viel Gewinn gemacht durch Online-Spiele. Ja, durch irgendwelche. Ja, ne, die haben in Asien so richtig 3-4 Online-MMOs, sind es MMOs oder irgendwelche solche Geschichten, die dann ganz, ganz viel Geld abwerfen durch Microtransactions. Die haben irgendwie so sau viel Gewinn gebracht. Die Videospielsparte selber hat den Verlust gebracht. Ich verstehe es auch nicht. Ist das von Sega oder von Konami? Konami. Aber bei Sega hat doch genau das Gleiche. Sega genau das Gleiche, weil die mit Sammy eben dann da zusammen mit dem Pachinko-König. Aber du hast wirklich, wenn wir die ganzen Spiele jetzt auch nochmal sehen hier, wie viel von Konami praktisch ist und wie viele Lizenzen bei den Leuten auch brach liegen oder auch bei Hudson oder so irgendwas, ist einfach traurig. Ja. Lass uns an dieser Stelle mal eine kurze Pause machen, damit wir uns einmal frisch machen können. Sehr abrupt hätte ich jetzt auch gefragt, ob wir das vielleicht mal machen wollen. Ja. Dann frag doch mal. Jetzt sind wir mit dem Shooter-Genre fertig. Die haben wir schon 2 von 10 Genres abgehandelt. Geil, ne? Sehr schön. Dann machen wir eine Pause. Sehr schön. Aber ich hab auch viel Spaß, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit wären wir wieder zurück von der kleinen Pause und ich muss tatsächlich sagen, wir haben gerade gemerkt, draußen ist dunkel und wir haben bis spät in die Nacht hier gelabert und ich glaube fast schon, schweren Herzens muss ich sagen, wir sollten den Podcast erstmal an dieser Stelle beenden. Oh. Ja, aber wir machen ja weiter. Es gibt noch so viele Spiele, über die wir reden müssen. Es ist einfach ein Fass ohne Boden. Ja, wir haben gerade im Donkey Kong Slang zu bleiben. Das musste noch mal rein, oder? Schwillt mir schon wieder der Hals, ey. Ja, aber um uns parallel zu beruhigen und zu entspannen und Kräfte wieder zu tanken für den zweiten Cast, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und in 2 Wochen gibt es dann dementsprechend den nächsten Part, den wir bis dahin eloquent aufgenommen haben. Vor allem können die Leute ja in den Comments schreiben, wenn es irgendwelche Spiele gibt, die wir vergessen haben, perfekt, über die wir noch sprechen wollen. Perfekt. Weil wir können, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass ja noch jede Menge Genres dann kommen. Sollen wir jetzt schon anteasern, damit die Leute nicht alle Spiele schreiben, die wir eh noch auf dem Zettel haben? Das werden sie trotzdem machen, ne? Okay. Aber gut, wir können gerne mal teasen. Shooter haben wir zum großen Teil eigentlich bequatscht. Ich meine, für Star Fox haben wir eh einen separaten Cast. Beat'em Ups müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen. Mhm. Über die Action-Adventures speziell reden. Oh. Rennspiel habe ich pro forma aufgeschrieben, aber da gibt es auch einen 5-Stunden-Cast dazu. Strategiespiele, Rollenspiele haben wir natürlich auch groß abgehandelt, aber natürlich da auch großes Feedback gehabt, welche Titel wir alle vergessen haben. Hey, weil Rollenspiele haben wir doch noch gar nicht abgehandelt. Wir haben einen separaten Cast Super gemacht, Nintendo. Den kannst du dich erinnern. Warst du doch dabei, glaube ich. Super Nintendo Rollenspiele? Ja, ist 2 Jahre her, aber da haben wir tatsächlich, du, Marc und ich, haben uns hingesetzt und einen separaten Cast gemacht. Sportspiele würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal erwähnen wollen, weil ich sehr, sehr viele Sportspiele damals auf dem Super Nintendo noch gespielt habe und kein Cast ist komplett, wenn ich nicht 15 Minuten über NFL Quarterback Club geredet habe. Das finde ich auch so ein komischer, so ein Dings von dir, oder? Weil das haben wir bei N64 auch gemacht. Niemand mag NFL Quarterback Club. Ich bin der Einzige, glaube ich. Leute, ja? Wir wollen doch gerade hier Schluss machen. Gut. Du willst mit mir Schluss machen, Ede. Ja, es wird Zeit, Gregor. Was ist mit all den anderen Spielen? Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Deswegen, Gregor, die behandeln wir auch, ja, mal, oder? Ich glaube, da würde ich einfach eine Rubrik machen, Verschiedenes, und da sammle ich alles dann da drin. Und vielleicht auch sowas wie Titel, die man gespielt haben sollte, die keiner kennt. Hebräisches Popun. Hebräisches Popoito. Nicht Popun. Meinst du Popoito oder Popun? Nee, Popoito meine ich. Popun gibt's ja auch, aber Popoito ist der dümmere Name. Popun ist ja wohl dümmer. That's what she said. Egal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, tschüss. Marc, danke, Fabian, danke, Ede. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Thank you. Thank you.